Ja. Okay. Hat sich, glaube ich, geklärt. Nimmt der auf? Kannst du mal gucken? Ja, nimmt das auf. Ist immer so eine. Achso, ja, nee, keine Fotos. Okay, hört ihr mich? Ja, super. Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei der dritten größeren Podiumsdiskussion von Platypus hier in Frankfurt. Bevor wir ganz anfangen, sage ich noch kurz was zu Platypus, stelle das Projekt kurz vor, gebe noch ein paar Hinweise. Ich sollte dazu sagen, die Veranstaltung wird aufgenommen. Wir nehmen alles auf und stellen es auch ins Internet. Wir werden keine Fotos machen, aber genau, das ist für uns wichtig, dass es online auch verfügbar ist und online auch abrufbar. Das war ja heute ein bisschen blöde Überschneidung mit der Mobilisierungsveranstaltung, deswegen sind wahrscheinlich auch nicht ganz so viele Leute gekommen, obwohl ja doch einige sind. Wir hatten eigentlich jemand von der Antifa F angefragt, dass die alle Infos für morgen durchgeben, weil bestimmt einige hier im Raum auch interessiert sind, bei den Blockaden teilzunehmen. Leider haben die vor 2 Stunden abgesagt, ob jemand kommen wollte. Ihr findet aber alle Infos auf frankfurt-nazifrei.de und laut dieser Infos wird der Nazi-Aufmarsch morgen am Ostbahnhof stattfinden und die Sammelpunkte sind einmal am Festplatz Eissporthalle und am Danziger Platz am Ostbahnhof und zwar um 10 Uhr. Genau. Und es wird irgendwie 3 Farbcodes geben wegen Blockade. Die Person hat mir auch gesagt, dass es anscheinend auch nicht viel mehr zu sagen gab. Das heißt, hoffentlich bereut ihr es nicht, hier gewesen zu sein. Dann stelle ich kurz zuerst Platypus vor und dann leite ich auch nach einer kurzen Vorstellung der Sprecher über. Also Platypus gibt es seit 2007 in Chicago. Wir haben verschiedene Chapter. Das Projekt hat in Staaten angefangen. Wir haben verschiedene Chapter in New York, in Chicago, Boston, in London, in Thessaloniki, Griechenland und an vielen weiteren Orten. Platypus ist eine internationale Organisation, die seit 2007 an vielen verschiedenen Orten weltweit eine Reflexion über den gegenwärtigen Zustand der Linken anstoßen möchte. Wir verstehen uns als ein Projekt der Selbstbildung in praktischer Hinsicht. Angesichts des fatalen Zusammenbruchs der linken Bewegung in den letzten Jahrzehnten sind wir der Ansicht, dass die Linke einen historischen Tiefpunkt erreicht hat, der eine fundamentale Reorientierung nötig macht. Die Wiederbelebung einer praktischen Politik macht eine Selbstklärung und Selbstverständigung über die eigene Geschichte, über ihre Krisen und den daraus resultierenden Tabus und Denkverboten nötig. Wir glauben, dass die Rekonstitution einer wirklichen Linken davon abhängt, ob sie aus ihrer eigenen Geschichte lernen kann und ob sie vermag, sich offen und unbefangen den ungemütlichen Fragen ihrer eigenen Entwicklung zuzuwenden. Mit der Absicht, ein Gespräch zu moderieren, welches heute nur noch schwerlich zu finden ist, möchten wir die verschiedenen Fraktionen und Traditionslinien der Linken zueinander sprechen lassen und damit Erfahrungen einfangen, welche, wie eine fast ausgestorbene Tiergattung oder eine nicht mehr gesprochene Sprache, bedroht sind, auf immer aus dem Gedächtnis der Lebenden getilgt zu werden. Nur wenn wir aus den Erfahrungen lernen können, wie die Generationen vor uns die Welt verändern wollten, können wir uns darüber klar werden, welchen historischen Ballast und welche Kraft wir neu erschließen müssen. Wir können unsere eigene Situation nicht verstehen, ohne uns darüber zu verständigen, wie wir in eine so verwirrende Lage gekommen sind, in der wir heute stehen. In Gesprächen wie heute wollen wir Selbstverständlichkeiten hinterfragen. Wir hoffen, dass das Publikum und die Sprecher sich auf verschiedene Gesichtspunkte einlassen und in einer Kontroverse nicht nur kristallisieren, was ist, sondern ebenso, was fehlt. Wir haben auch hinten die Platypus Reviews auslegen, die sind umsonst. Das sind keine Positionspapiere unsererseits, sondern verlängern eigentlich die Fora, die wir auch öffentlich halten, in Print. Fühlt euch eingeladen, eine Kopie mitzunehmen. Ist alles umsonst. Außerdem haben wir noch Mailinglisten, da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, über aktuelle Veranstaltungen. Ansonsten will ich euch nur kurz darauf hinweisen, dass wir Coffee Breaks haben, bei denen ihr uns kennenlernen wollt. Bei uns kann man auch mitmachen. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15.30 Uhr vorne in der Rotunde, da unten im IG Farbenhaus. Außerdem haben wir noch eine Lesegruppe, die jeden Freitag um 16 Uhr stattfindet in Bauernheim. Und da setzen wir uns mit der Geschichte des Marxismus auseinander und lesen eigentlich die kanonischen Texte aus der ganzen Geschichte des Marxismus. Gut, ansonsten noch ein kurzer Hinweis: unter media.platypus1917.org erhaltet ihr nahezu alle Veranstaltungen, die wir bis jetzt weltweit abgehalten haben. Das heißt, das ist eine gute Ressource, falls ihr da mehr interessiert seid, euch zu verschiedenen Themen weiterzubilden. Die Infos wegen morgen habe ich schon durchgegeben. Nach der Veranstaltung, wer Lust hat, wir wollen danach noch ein Bier trinken gehen. Wir gehen dann nach der Veranstaltung, wenn wir hier zugemacht haben, zusammen runter, die Eschersheimer Landstraße runter, Ecke Fürstenberger, die Kneipe heißt AIDA. Und genau, kommen mit, vielleicht kommt die Sprecher auch noch mit auf ein Bier und dann können wir vielleicht die Kontroverse danach weiterführen. So. Dann noch eine kurze Eröffnung meinerseits und die Vorstellung der Redner. Am morgigen 1. Mai, dem traditionellen Kampftag der internationalen Arbeiterklasse, werden Nazis in Frankfurt eine Demonstration gegen den Euro, die EU und das Großkapital abhalten. Jede und jeder, der sein Herz am linken Fleck trägt, wird sich zu den zahlreichen Demonstrationen und Blockaden gegen den Nazi-Aufmarsch begeben und seine Entrüstung über diese Ungeheuerlichkeit öffentlich bekunden. Denn mit aller Berechtigung gehört die Bekämpfung dieser Karikaturen der Menschenverachtung zu einem der letzten Selbstverständlichkeiten der Linken. So war es auch der Antifaschismus, unter dessen Banner vielleicht zum ersten und vielleicht zum letzten Mal eine breite, vereinheitlichte Front der Linken gegen den gemeinsamen Feind angetreten wurde. Doch damit ist es nicht nur der Ort einer gemeinsamen Kampf, sondern auch einer gemeinsamen Leidensgeschichte, welche die Erinnerungen und politischen Vorstellungen bis zu diesem Tage prägt und beeinflusst. Vor genau 3 Monaten jährte sich der 80. Jahrestag der Machtübernahme der Nationalsozialisten und beendete damit die turbulenten Zeiten der Weimarer Republik, an deren Anfang so schien, der Beginn einer Weltenwende stehen sollte. Noch am Ende ihres 15-jährigen Bestehens wurde die Welt nicht Zeugin eines historischen Sieges der Arbeiterklasse, wie es die Hoffnung vieler war, die aus der Oktoberrevolution 1917 ihre Kräfte zehrten. Die gewaltige Kraftprobe zwischen den alten und den neuen Mächten, von der Rosa Luxemburg im Anblick des Ersten Weltkriegs und in erbitterter Kritik am sozialdemokratischen Verrat von 1914 sprach, war nicht nur verloren, sondern verhalf einer völlig neuen Massenbewegung zur Existenz, welche die ganze Weltkugel in Krieg und Vernichtung führen sollte, dem Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus. Doch neben dem gemeinsamen Kampf gegen dieses genuin moderne Produkt der Geschichte und der Zerwürfnisse des vergangenen Jahrhunderts ist der Streit, wie man seine Entstehung und Entwicklung begreift, ebenso alt und kontrovers wie das Produkt selbst. Nicht nur die theoretischen und praktischen Einschätzungen im politischen Kampf divergieren, vielmehr vollzog sich mit dem Antifaschismus eine fundamentale Transformation der Linken selbst. In der Tradition der schonungslosen Selbstkritik, die die besten Marxisten zur Lehrmeisterin nahmen, schrieb Wilhelm Reich in seiner Abhandlung über die Massenpsychologie des Faschismus: Die marxistische Politik hatte die charakterliche Struktur der Massen und die soziale Wirkung des Mystizismus in ihre politische Praxis mit einbezogen. Seiner Analyse zufolge entsteht der Faschismus aufgrund einer Unfähigkeit der Kommunisten, die Bedürfnislage der modernen Menschen in ihre politische Praxis Rechnung zu tragen. Der Faschismus müsse also aus der Niederlage der Linken heraus verstanden werden, wie überhaupt die moderne Geschichte nicht ohne den politischen Faktor der Arbeiterbewegung verstanden werden könne. Damit wird der Faschismus nicht zu einem externen Faktor, der politischen und ökonomischen Machteroberung hinzutrete, sondern sei wirklich verständlich, nur aus der Geschichte der Linken und ihrer Niederlagen selbst. Was Faschismus, Antifaschismus und Nationalsozialismus ausmachte, ist damit ebenso sehr eine Frage des historischen Selbstverständnisses der Linken. Im Kampf gegen die Rechte war stets auch ein Kampf um das Verständnis ihrer selbst. Und so erhoffen wir uns heute Abend, dass anhand der Geschichte des Antifaschismus ebenfalls ein Teil ihrer Veränderung und ihres schlussendlichen Niedergangs spürbar wird. Denn die Linke, wie Leszek Kołakowski 1968 schrieb, zeichnet sich vor allem darin aus, dass sie eine Utopie und eine politische Ideologie verfolge, die das Bestehende negiert. Die Rechte hingegen kennen nur Taktik. Doch der Kampf der Linken gegen die Rechte, so scheint es, zeichnet sich immer mehr dadurch aus, dass er selbst zur Taktik wird. Was bedeutet das für die Linke? Wie können wir anhand der Geschichte des Antifaschismus ein Verständnis davon erlangen, wie die Linke historisch versuchte, die Welt zu verändern? Was bedeutet es heute, dass der Antifaschismus zu einem so bedeutenden Referenzpunkt geworden ist? Wie können wir die Kontinuität verstehen, die der Antifaschismus seither für die Linke eingenommen hat? So, von meiner Rechten hin zu meiner, also zu eurer Linken. Viertelrechts, halbrechts. Wir sitzen alle von dir aus rechts, ne? Ja, das stimmt. Okay. Das ist der Moderator. Jan Gerber hat Politik, Geschichte und Medien in Halle studiert und 2009 mit einer Arbeit über die Deutsche Linke und den Untergang des Ostblocks promoviert, die in Buchform unter dem Titel Nie wieder Deutschland, die Linke im Zusammenbruch des realen Sozialismus beim Saiba Verlag erschienen ist. Er schreibt regelmäßig für die Zeitschrift Bahamas und Jungle World und ist Mitherausgeber von Die Rote Armee-Fiktion, Fight for Freedom, die Legenden vom anderen Deutschland und der faschismustheoretischen Schriften von Heinz Langerhans. Dann haben wir Henning Mecherle, hat Politik, Psychologie und Soziologie studiert und ist seitdem, Moment, sorry. Manuel Kellner sitzt daneben, beendete sein Studium der Politikwissenschaften und der Geschichte 1980 mit einer Arbeit über die Religionskritik Ludwig Feuerbachs. Er hat die Trotzkismus-Einführung für die Theorie .org-Reihe geschrieben, promovierte 2006 mit einer Arbeit über Kapitalismus und Bürokratiekritik und sozialistische Strategie bei dem Trotzkisten Ernest Mandel. Außerdem ist er Mitglied der Partei Die Linke und der Internationalen Sozialistischen Linke, einer Gruppe der Vierten Internationale und Vorstandsmitglied des Bildungsvereins Salz. Daneben sitzt Wolf Wetzel, war Autor der ehemaligen autonomen Rufusgruppe, die seit 1986 autonome Theorie mit praktischen Fragen des Alltags verband. Er veröffentlichte bisher Texte unter anderem in zahlreichen Zeitschriften, unter anderem der Taz, der AK, die Jungen Welt und der Jungle World. Er ist Autor zahlreicher Bücher, unter anderem Die Hunde Bellen von A bis RZ, eine Weltreise durch die 68er-Revolten und die militanten Kämpfe der 70er bis zu den 90er Jahren. Aufstand in den Städten, Krise, Proteste, Strategien und sein neuestes, diesen Monat erschienenes Buch, der NSU-VS-Komplex, wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund, wo hört der Staat auf. Und daneben ist noch Henning Mecherle, hat Politik, Psychologie, Soziologie studiert und ist seit dem 16. Lebensjahr politisch aktiv. Er war Beiratsvorsitzender bei einem privaten Bildungsträger, Betriebsratsvorsitzender bei einem privaten Bildungsträger und ist Mitglied bei der Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes Bund der Antifaschisten, VVN, der DKP, der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba und der Roten Hilfe. Er hat in der Jungen Welt, Kuba Libre, den marxistischen Blättern und verschiedenen Kleinzeitungen publiziert. Außerdem gibt er Seminare, Schulungen und tritt bei Veranstaltungen auf, häufig auch zum Thema Antifaschismus. So, dann die Reihenfolge der Diskussion. Wolf Wetzel wird anfangen. Daraufhin werden wir Henning Mecherle hören, Manuel Kellner und zum Schluss Jan Gerber. Alle werden ca. 10 Minuten reden, danach wird es eine Antwortrunde geben. Und danach können wir schauen, ob wir noch eine Antwortrunde machen oder das Podium freigeben für Publikumsfragen. Versucht die Publikumsfragen möglichst kurz zu halten. Ich werde euch dann wahrscheinlich so nach ca. spätestens drei Minuten unterbrechen. Dankeschön. Gewalt hilft. Also wunderschönen guten Abend. Ich finde schon, dass hier sozusagen ein historisches Ereignis bei wohnt, weil wahrscheinlich die meisten haben es natürlich nicht mitbekommen oder so zerflattert ist die Linke, das wurde ja eingeführt. Wir würden normalerweise also sozusagen in der Konstellation so nicht sitzen und es gab Zeiten, da war das mehr als unmöglich oder gar verboten, miteinander zu diskutieren. Ich möchte euch das vorneweg sagen, weil das ist sozusagen auch ein Teil also ein Problem des Antifaschismus, aber natürlich auch ein Problem der Linken. Und bezogen jetzt auf hier, auf Frankfurt, fand ich das eben interessant, weil eben Leute gesagt haben, also aus der Antifa, die für morgen mobilisieren, diese Veranstaltung würde ja demobilisieren. Also wie kann man das machen, während zur gleichen Zeit im Exzess die Techniks für morgen verbreitet werden. Ja? Und ich habe dann darauf erwidert, und das ist schon sozusagen ein Stück Einstieg in die Schwierigkeit oder Problematik, Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Antifaschismus, dass offensichtlich ganz viele glauben, wenn man sich mit Faschismus auseinandersetzt, also eine inhaltliche Diskussion führt einen Tag vor einem Ereignis, wo es um Aktion geht, dass es demobilisiert. Also diese von der Selbstverständlichkeit gehen sie aus. Also ich finde genau das Gegenteil. Also gerade einen Tag vorher, und das war früher oft so der Fall, hat man sich nicht nur getroffen, um Techniks auszutauschen und irgendwelche Nummern auf den Handrücken zu schreiben, sondern es gab ganz oft inhaltliche Auseinandersetzungen, die weit über das Ereignis hinausgingen. Was jetzt mit dieser Veranstaltung ja in der Tat gemacht wird. Es geht weit zurück, bis in die 30er Jahre, versucht ja die 70er, 80er Jahre, wo wir als Linke sozusagen was getan haben oder es nicht gelungen ist. Und klar, jetzt auch der Blick, was macht man mit diesem Wissen heute oder morgen. Also das fand ich das eine Bemerkenswerte, also wie man diese Veranstaltung sozusagen als Widerspruch nimmt zu dem, was morgen stattfindet. Das andere war natürlich sozusagen massive Kritik an Positionen, die hier auf dem Podium vertreten sind und wo auch, und das ist auch ein Problem natürlich der Linken und damit natürlich auch des Antifaschismus, sozusagen wer darf mit wem, ne? Ab wann ist es Verrat, ab wann ist es bürgerlich, ab wann ist es konterrevolutionär. Ich möchte es versuchen, inhaltlich aufzulösen, also dass ihr eine Chance habt, sozusagen überhaupt diesen Konflikt zu verstehen, weil das ist zwar jetzt ein äußerliches Ereignis gewesen, jetzt, dass das mit morgen zusammenfällt, aber das würde uns an jedem anderen Ort in der Bundesrepublik ähnlich passieren. Da braucht kein 1. Mai am nächsten Tag, dass diese Konstellation hier, also antideutsche Position, trotzkistische Position, DKP-Position, autonome Position, dass die friedlich ohne Gewalt nebeneinander sitzen. Ne? Genau, also bis jetzt noch. Ne? Aber da haben wir ja als Autonome am allerwenigsten Probleme. Deswegen von daher kann ich da gelassen abwarten. Trotzkistische Seite, naja, gut, okay. Nein, also weil ich, also jetzt neben dem, dass ich bestimmte Positionen unmöglich finde, dass ich es extrem wichtig finde, dass wir überhaupt erst, nicht uns, wir wissen ja eh, wer gegen wen ist, hier auf dem Podium, sondern dass ihr also kapiert, Moment mal, was sind das für politische Differenzen, sind die begründet, kann ich die nachvollziehen und welche Lehren ziehe ich da draus? Und deswegen finde ich so Veranstaltungen gut, auch wenn manches, was an Positionen vertreten wird, unmöglich ist. So, aber darauf werde ich kommen. Also der kurze erste Teil ist nur zu beschreiben und das versuche ich auch in dem Buch. Also den Versuch eigentlich, den Faschismus, welche Rolle spielen die Nazis neu einzuordnen, und ihr hattet es ja am Anfang gesagt, das finde ich in der Tat ein absolut großes Dilemma, dass eigentlich, also wenn man Antifa-Zeitungen und Antifa-Zeitschriften oder auch mit Leuten redet, und wir haben ja auch viel sozusagen hier wegen Nazis zu tun gehabt, dass man vor allem eins vermeidet, die Diskussion darüber, welche Bedeutung, welche Rolle haben die Neonazis eigentlich noch? Also wie gefährlich sind die, sind sie materiell gefährlich, sind sie politisch gefährlich, sind sie ideologisch gefährlich, Das wäre die eine Frage. Die andere Frage natürlich sozusagen von der anderen Seite, und damit sind wir natürlich historisch sozusagen bei einigen Andockpunkten. Natürlich, wenn man sich den Aufstieg der NSDAP in den 30er Jahren in Erinnerung ruft, dann muss natürlich für eine Linke immer auch die Frage gestellt werden, wer im herrschenden Apparat in den staatlichen Institutionen hat Interesse möglicherweise sozusagen an einer faschistischen Lösung. Meistens natürlich dann, wenn das System selbst in der Krise ist und sozusagen das politische Personal abgewirtschaftet hat, dass es dann schaut, okay, bevor die Linke an die Macht kommt, was in den 30er Jahren um einiges wahrscheinlicher war als heute, also damit sieht man, wo wir gelandet sind, ne? War das natürlich in den 30er Jahren für die politische Klasse und für die wirtschaftliche Klasse eine existenzielle Frage, ob in der Auseinandersetzung, also in der Frage der kapitalistischen Krise, ob sie rechts, faschistisch oder ob sie möglicherweise sozialistisch, das heißt also das System sprengend, über das System hinausgehend beantwortet wird. Und diese Frage müsste man natürlich, wenn wir heute in Dresden demonstrieren, wenn wir morgen in Frankfurt demonstrieren und dann die NPD diese 200 bis 500, lustig, also ich muss 500 sagen, obwohl man weiß, dass es weniger sind, weil man weiß, die Antifa braucht viele Zahlen, damit die Gefahr groß ist, damit man kommt. Wenn man sagt, es wären gar keine 500, was eigentlich alle wissen, die seit Jahren, Jahrzehnten Antifa-Arbeit machen, dann hat man die Angst, dass man da nicht mobilisiert. Was wiederum natürlich die Tragik ist, weil das wäre ja nicht die Frage, wie viele Nazis kommen, sondern die Frage, welche Bedeutung haben sie? Also und das beziehe ich natürlich jetzt auf die NSU-Morde. Und da bekommt es natürlich in der Tat eine tragische oder dramatische Rolle. Welche Rolle spielt der Staat im Nichtaufklären, im Organisieren des nationalsozialistischen Untergrunds, das versuche ich in dem Buch sozusagen nachzugehen. Was bedeutet es, wenn der Staat darauf zurückgreift? Für was will er Neonazis oder Faschisten sozusagen halten oder organisieren? Das sind Sachen, die wir vielleicht in der Diskussion dann nochmal aufgreifen. Aber wo ich in der Tat denke, wir müssten längst, und das gilt schon seit 10 Jahren und länger, natürlich darüber diskutieren, welche Rolle spielen neofaschistische Organisationen heute. Also zum einen ist es ja sozusagen die Parteiform, die NPD, und das andere sind dann die bewaffneten Varianten, Kameradschaften bis hin zum nationalsozialistischen Untergrund. Welche Rolle spielen sie für sich selbst? Welche Rolle spielen sie politisch? Also sozusagen, welche Kraft hat ihre Ideologie? Greift die heute? Also könnte es eine Wiederholung geben? Und natürlich, in welcher Situation befindet sich die politische Klasse? Also will sie möglicherweise sich so eine Option offen halten? Ne? All das kann ich natürlich jetzt hier in der Schnelle nicht aufblättern, aber das könnte man dann vielleicht in der Diskussion, weil ich glaube, jetzt ganz kurz als These, natürlich sind die Bedingungen der 30er Jahre, wie ich sie kurz angerissen habe, massiv andere als heute. Sie lassen sich sowohl von dem, was faschistische Bewegungen hier in Deutschland angeht, nicht vergleichen, aber auch sozusagen, was das politische System, was die politische Klasse angeht. Von daher wäre es absolut notwendig, ne, darüber zu reden, also von wo geht die Gefahr aus? Also mal kurz gesagt, also ich glaube nicht, dass die Neonazis sozusagen die eigentlichen Stichwortgeber für das sind, was an rassistischen und nationalistischen Praktiken in Deutschland en vogue ist, mehrheitsfähig ist, sondern ich glaube, dass der Rassismus längst in der Mitte angekommen ist und sozusagen dort tatsächlich mit Macht und natürlich auch mit politischem, mit politischer Kraft vertreten wird und dass die NPD bis hin zu vielen Kameradschaften eigentlich sozusagen das nur zu Ende reflektieren, was in der Mitte überhaupt etabliert wird. Also es wäre eine These, die man sozusagen diskutieren könnte. Jetzt ganz kurz, damit ihr das, die versprochene Fetzerei bekommt, und zwar politisch. Natürlich gibt es unterschiedliche Einschätzungen darüber, was die Antifa falsch gemacht hat, die Antifa in den 30er Jahren, die Antifa in den 60er, 70er Jahren, was die Autonomen falsch gemacht haben. Ich habe aufgrund der Kontroverse sozusagen, hab ich mir jetzt Texte von hier. Mhm. Oh, zwei Minuten. Ich kann das nicht lesen. Angeschaut und habe gedacht, okay, genau, was ist daran so schlimm? Also außer, dass es antideutsche Positionen sind. Aber einen Punkt möchte ich natürlich in den Mittelpunkt stellen, weil also neben dem, dass ich sozusagen diese politische Richtung für nicht fruchtbar halt, aber ich finde es natürlich bezogen auf den Antifaschismus unmöglich, untragbar und unsäglich, also zu behaupten, also was du getan hast in der Rede, die ich mir in Ruhe angehört habe, dass der Faschismus der 30er Jahre, also der KPD, all der Organisationen, die sich damals den Faschisten in den Weg gestellt haben, dass die eigentlich sozusagen nur eine vermummte Form der Volksgemeinschaft wieder reproduziert haben, also die Volksgemeinschaft wieder reproduzieren, und dass die Antifa bis heute, bis hin zu Dresden 2010, 2011, dass sie eigentlich sozusagen in der Logik und in der Struktur von Volksgemeinschaften denkt und handelt, das finde ich unterirdisch. Ich finde, man kann ganz viel an der Antifa kritisieren, aber das ist sicherlich sozusagen einer der Punkte, wo der Korridor zwischen dem, worüber man noch politisch sinnvoll diskutieren kann, und nicht, wo der natürlich ganz eng wird. Weil jetzt nur ganz kurz, natürlich Volksgemeinschaft ist mit einer faschistischen Ideologie, mit einer rassistischen Logik, mit einem diktatorischen Duktus versehen. Und das auf den Widerstand in den 30er Jahren zu beziehen, auf das, was die Antifa in den 70er, 80er Jahren gemacht hat, ist untragbar. Ja, ich spiele hier den Vertreter des orthodoxen Kommunismus, soweit ich das hier verstanden habe. Und ich glaube, dass wir heute hier sitzen und über den Antifaschismus diskutieren, hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die deutsche Arbeiterbewegung in den 20er und letztlich in den 30er Jahren gescheitert ist, besiegt wurde und wesentlich die Kommunistische Partei besiegt wurde. Und wenn die Kommunistische Partei Deutschlands, die die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion war, einen nennenswerten bewaffneten Widerstand etabliert hätte oder in irgendeiner Form einen Funktionär der NSDAP oder in größerem Umfang angegriffen hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute so nicht sitzen. Das Dilemma in der deutschen Linken ist, dass wir eine historische Hypothek mit uns schleppen, nämlich den deutschen Faschismus. Und diese Hypothek hat uns genau diese Debatte beschert, in der wir jetzt gerade drinstecken. Aber ich denke, wir müssen früher anfangen. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist, man kann den Antifaschismus logischerweise nur dann verstehen, wenn man den Faschismus versteht. Der Faschismus ist nur zu verstehen, wenn wir eine Gesellschaft als Klassengesellschaft beschreiben und begreifen. Also eine Gesellschaft, in der es Besitzer von Produktionsmitteln gibt und eine große Menge von Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Das kennt ihr wahrscheinlich alles. Nur die politischen Konsequenzen aus dieser relativ einfachen Sichtweise sind enorm. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt dabei ist, dass es eine herrschende Klasse gibt und diese herrschende Klasse hat Interessen, ganz normal. Und diese Interessen sind wesentlich darauf beschränkt, den Profit zu maximieren. So könnte man es auf eine ganz kurze Formel bringen. Dagegen hat sich eine soziale Bewegung entwickelt. Die soziale Bewegung, die einen Teil des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts geprägt hat, war die Arbeiterbewegung. Und Harry Cobsbawm hat in einem Buch, wo er von einem kurzen 20. Jahrhundert gesprochen hat, als einen wesentlichen oder markanten historischen Punkt, der dieses 20. Jahrhundert beschrieben hat, die Oktoberrevolution gesetzt. Die Oktoberrevolution, die zunächst mal als Chance erschien, eine nicht-kapitalistische, vielleicht sozialistische Gesellschaft, also eine Gesellschaft der Gleichen und der Freien, zu etablieren. In der Diskussion über die Sowjetunion, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, Moskauer Prozesse und alles, was damit verbunden ist. Das heißt, an der Frage, wie stehst du zur Sowjetunion, hat sich auch innerhalb der antifaschistischen Bewegung vieles gespalten. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, für die heutige Linke ein ganz, ganz wichtiger Punkt, war die Linke mal eine ernstzunehmende große soziale Bewegung. Soziale Bewegung bedeutet, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die eben nicht primär an Universitäten beheimatet sind, sondern einfach normaler Lohnarbeit nachgehen. Und auch diese Menschen haben Interessen. Und das große Dilemma der KPD der 20er und 30er Jahre war, dass die Arbeiterbewegung ein bestimmtes Milieu repräsentiert hat. Und das Kleinbürgertum, die Mittelschichten, also Menschen, die durchaus noch kleine Produktionsmittel besaßen oder eben auch selbstständig waren, die einen viel größeren Anteil an der Gesamtgesellschaft hatten, als das heute der Fall ist, die hatten ein ganz großes Problem. Und dieses Problem bestand darin, dass in der Krise, die vor allem in der großen Weltwirtschaftskrise um 1929 ihren Höhepunkt fand, eben ganz viel an Eigentum, an Vermögenswerte entwertet wurden. Und damit natürlich die Angst vorm sozialen Abstieg an der Wand erschien. Und gleichzeitig hat sich natürlich auch so etwas etabliert wie ein romantischer Antikapitalismus, könnte man das nennen. Das heißt, ein Bedürfnis, dass die Verhältnisse doch wieder sich ändern mussten. Und diese Verhältnisse waren gekennzeichnet durch eine massive Rationalisierung und Konzentration des Kapitals. Das heißt, ein Prozess, der genau diese Kleinkapitalien und diese Mittelschichten zerrieben hat. Und dieses Zerreiben hat diese Mittelschichten anfällig gemacht für bestimmte Ideologien. Das ist eine notwendige Voraussetzung, aber noch keine hinreichende Voraussetzung für die Entstehung A, einer faschistischen Massenbewegung und dann einen Faschismus an der Macht. Dazu gehört ganz wesentlich Interessen der herrschenden Klasse. Und der Unterschied, den wir zum Beispiel, weil man ja immer Italien und Deutschland gegeneinander stellt, die Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern sind gar nicht so groß. Beide Länder sind späte Nationalstaaten, die im Prinzip eine große Differenz haben. Auf der einen Seite eine enorme industrielle Produktion, in Italien natürlich entsprechend weniger, und auf der anderen Seite Großgrundbesitz. Gleichzeitig eine bürgerliche Revolution, die nicht zu Ende geführt wurde. Das heißt, ein Bürgertum, was immer auch in Kooperation mit dem feudalen Adel und später auch mit anderen Teilen der herrschenden Klasse operiert hat. Und daraus resultierte in Deutschland schon im 19. Jahrhundert eine Position, dass man sagte, wir, die deutsche herrschende Klasse, wollen einen Platz an der Sonne. Wir wollen die gleichen Kolonialreiche haben, wie die anderen europäischen Kolonialmächte haben. Das wollen wir. Das ist die Voraussetzung, ohne die der deutsche Faschismus auch nicht denkbar ist. Auch der Erste Weltkrieg ist eine wesentliche Voraussetzung dafür. Aber, wird dann häufig argumentiert, der deutsche Faschismus sei doch einmalig gewesen. Einmalig in seiner Brutalität, einmalig in seiner Effizienz, einmalig in seinem Antisemitismus und seinem Willen, in Anführungszeichen, Millionen von Menschen zu vernichten. Und wenn man diese Frage mal von einer anderen Warte aus betrachtet und fragt, kann ich denn Auschwitz ohne Monowitz denken, das Lager der IG Farben, wo 1944 etwa 15% der Reichsproduktion an Methanol und an Treibstoffen produziert wurden. Wenn ich mir diese Information dazu nehme, erscheint das Irrationale gar nicht mehr so irrational. Und vielleicht, und davon gehe ich aus, kann man am deutschen Faschismus nur in seiner brutalsten Form den Kapitalismus beobachten, wenn man ihn zu Ende durchdenkt. Nämlich, dass der Mensch eine Ware ist, dass der Mensch nur noch als Produktionsfaktor von Interesse ist. Und ich denke, das ist eine ganz zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Und damit bin ich auch bei Wolf, der Frage nämlich, welche Rolle spielen wir aktuell, zum Beispiel diese Frage NSU, Geheimdienstoperationen und so weiter. Wir müssen uns klar machen, dass wir es mit einer politischen Auseinandersetzung zu tun haben und nicht mit einer moralischen Frage. Und in einer politischen Auseinandersetzung kann man nur bestehen, wenn man sich um klare Positionen und vor allem um eine Perspektive bemüht. Nämlich, wir werden nur Menschen erreichen als politische Linke, wenn wir den Menschen etwas anzubieten haben für ihre konkreten Lebensprobleme. Ansonsten wird es eine rechte Massenbewegung sein, die in einer Krisensituation wieder instrumentalisiert wird, und zwar instrumentalisiert durch Elemente der herrschenden Klasse. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Lehre aus der Geschichte des Antifaschismus. Und der Antifaschismus, und damit komme ich zum Ende, war eben nicht immer nur reine Handwerkelei, sondern vor allem nach 1945 stand er in der Tradition des Schwurs von Buchenwald für klare Positionen. Zum Beispiel die Entmilitarisierung Deutschlands, die Entnazifizierung, die Entmonopolisierung, die Demokratisierung, das Sozialstaatsprinzip, Völkerverständigung und die antifaschistische Einheit. Das heißt, in diesem Konzept schien immer die Idee durch, dass eine andere Gesellschaft möglich ist und notwendig ist und dass sie gegen die herrschenden Kräfte, gegen die herrschende Klasse durchgesetzt werden muss. Und zwar logischerweise nur in Form einer Massenbewegung. Das heißt, ohne die Mobilisierung von Menschen wird es keine andere Gesellschaft geben, und diese Frage müssen wir uns stellen und wir müssen sie lösen, sonst werden sie andere für uns lösen, wenn die Krise eine Schärfe zufällt. Vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es stimmt ja schon, ich beziehe mich auf den Beitrag, unter anderem auf den Beitrag, den der herausragende russische Revolutionär Leo Trotzki seinerzeit zu dieser Debatte geleistet hat und die man nachlesen kann, ein sehr wertvoller Beitrag, den man nachlesen kann in den Schriften über Deutschland, wo die wichtigsten Beiträge dazu von ihm versammelt sind. Aber das bedeutet nicht, dass es besonders sinnvoll ist, mir das Etikett Trotzkist aufzukleben. Wenn ich die Schriften über Deutschland lese und wenn ich das Vorwort lese dazu, was sozusagen mein Mentor oder politischer Ziehvater geschrieben hat, der ja das bekannteste Mitglied war der Vierten Internationale, der belgische jüdische Marxist und Revolutionär Ernest Mondel, dann stelle ich fest, dass bei allem, was ich da richtig finde, ich natürlich auch diesen Beitrag auch mit einem gewissen kritischen Auge lesen muss. Zum Beispiel sagt Ernest in diesem Vorwort, was viele gute Sachen enthält, aus dem Bedürfnis heraus, den so lange verfemten, in der offiziellen kommunistischen Bewegung verfemten Revolutionär hochleben zu lassen, Trotzki habe eben eine kohärente Faschismustheorie entwickelt. So. Das ist aber nicht der Eindruck, den ich habe, wenn ich die Schriften über Deutschland lese und die Schriften über Deutschland einerseits vergleiche mit den Diskussionen der kommunistischen Internationale, als sie von Stalin und den Seinen beherrscht war, und andererseits vergleiche mit dem, was auf dem vierten Kommentarenkongress diskutiert worden ist, über den Faschismus, als er noch ganz frisch war. Dann stelle ich nämlich was anderes fest. Es gibt diese Besonderheit Trotzkismus gar nicht, die Trotzki charakterisiert, sondern zufälligerweise war er sozusagen der einzige oder fast der einzige bekannte Theoretiker, der diese Tradition, analytische, politische, programmatische Tradition, einfach weitergeführt hat, die in der kommunistischen Internationale begonnen worden ist und eben dann durch den Stalinismus verhunzt worden ist. Das ist übrigens, um nochmal ein bisschen Zeit auf die Frage der Methode zu verschwenden, nicht die erste Gelegenheit, hier einer genossenschaftlichen und freundschaftlichen Diskussion unter verschiedenen Strömungen, die historisch zerstritten waren. Wir haben mittlerweile den vierten Leverkusener Dialog gehabt. Der Ausgangspunkt war im Jahr 2000, schlag mich tot, wo ich mit Robert Steigerwald über politische Initiativen zusammengekommen war und gesagt hat, hör mal, bei euch, die Leute glauben ja immer, die Strategie der Übergangsforderung wäre so eine trotzkistische Spezialität. Aber man braucht ja nur die Protokolle des 4. Kongresses der Kommunistische Internationale nachzulesen, um zu erkennen, dass das eben in der kommunistischen Bewegung entwickelt worden ist, aber eben danach verloren gegangen ist durch die Entwicklungen, die dir bekannt sind. Und trotz seiner über 80 Jahre damals schon auf dem Buckel, Robert nicht faul, liest den Krempel, ruft mich eine Woche später und sagt, hast recht, da machen wir eine Konferenz drüber. Und seitdem haben wir sozusagen von der traditionellen oder überlieferten offiziellen kommunistischen Bewegung zusammen mit den ehemals verfemten sozusagen Abkömmlingen der damaligen linken Opposition oder auch der rechten Opposition, wie das genannt wurde, mit den emblematischen Figuren Thalheimer und Brandler historisch, haben wir sozusagen in diesen Konstellationen zum 4. Mal jetzt genossenschaftlich diskutiert. Die Ergebnisse, die Referate sind danach auch verschriftlicht worden. Von der letzten kommt, glaube ich, diesen Mai noch in Buchform heraus. Ich bin auch mit dem meisten einverstanden, was meine Vorredner gesagt haben. Um ein bisschen näher ranzukommen, um vielleicht Lehren ziehen zu können aus der Geschichte, wie in der Anmoderation gesagt worden ist, was ja sehr, sehr schwierig ist, weil diese Lehren zwar gezogen werden können und auch gezogen werden müssen, aber trotzdem keine Blaupausen natürlich liefern für das, was wir heute machen können. Denn bei aller strukturellen Ähnlichkeiten, die es gibt, ist die Wirklichkeit natürlich doch etwas anders heute als im 20. Jahrhundert in der Weimarer Republik. Aber immerhin als Beispiel mal ein Zitat von Dimitrov, Georgi Dimitrov, der da sagte, und das wurde auch auf dem 7. Kongress der Kommunistischen Internationale als offizielle Position sanktioniert, der Faschismus sei die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Ich weiß nicht, ob das für euch plausibel ist, was da gesagt wird, aber diese Definition entfernt natürlich ganz wesentliche Elemente, die mein Vorredner übrigens angesprochen hat, ich glaube mein Vorvorredner auch, weil das Charakteristische gerade der faschistischen Massenbewegung und auch des Nationalsozialismus, das ist eine der strukturellen Ähnlichkeiten zwischen beiden Bewegungen, ist ja gerade eben diese radikalisierte Massenbewegung, die als Rambock gegen die organisierte Arbeiterbewegung eingesetzt werden kann, noch eingesetzt werden würde, zur völligen Zerschlagung der Arbeiterbewegung, der Massenparteien, der Massenorganisationen, der Massengewerkschaften geführt haben. Mein Vorredner hat auch darauf hingewiesen, dass diese Sache akut wird bei einer zugespitzten Strukturkrise des Kapitalismus. Und er hat auch von Niederlagen der Linken der Arbeiterbewegung gesprochen. Nun, beim Original war es auf jeden Fall so, denn es gab einen revolutionären Aufschwung in Italien, es gab eine Massenstreikbewegung. Diese Massenstreikbewegung hat die Forderung der Arbeiterkontrolle, also des Vetorechts der Belegschaften über alles, was im Betrieb gemacht wird und was ihre Arbeitsbedingungen, ihre Lage betrifft, gekämpft. Die Gewerkschaftsführung hat es geschafft, diese Forderung herunterzukochen auf die Forderung nach Gewerkschaftskontrolle, das heißt nicht mehr die Belegschaften, sondern ein erlauchter Kreis von Auserwählten sollte sich mit den Unternehmensleitungen zwecks Kontrolle zusammensetzen. Diese Bewegung hat sich wieder zerleppert und die Reaktion darauf war der spektakuläre Aufschwung der faschistischen Massenbewegung, die direkt damit anfing natürlich mit brutaler Gewalt, Überfall auf die Volkshäuser, Überfall auf Gewerkschaftshäuser, brutaler Terror gegen einzelne Personen, gegen verfemte Minderheiten und so weiter. Ich habe noch ein anderes Zitat, ich weiß nicht, ob euch das gefällt, das einen etwas, sagen wir mal, literarischen Blick darauf wirft, was war denn der Nationalsozialismus? Das ist aus einem Text von Trotzki, schimpfte sich Porträt des Nationalsozialismus, war kein polemischer Text, jetzt Streit mit der Thälmann-Führung oder sonst was, sondern für ein breiteres Publikum geschrieben. Er sagt, ich verkürze das Zitat etwas, er sagt, all das, was bei ungehinderter Entwicklung der Gesellschaft vom nationalen Organismus als Kulturexkrement ausgeschieden werden müsste, kommt jetzt durch den Schlund hoch. Die kapitalistische Zivilisation erbricht die unverdaute Barbarei. Das ist die Physiologie des Nationalsozialismus. Ich glaube, das ist ganz gut getroffen. So, worum ging die Debatte, worum ging der Streit im 20. Jahrhundert zur Frage, wie man gegen den Faschismus, wie man gegen den Nationalsozialismus kämpfen kann? Ein wichtiges Stichwort, ich glaube, das ist sogar heute schon gefallen, ist natürlich die Frage der Einheitsfrontpolitik, des gemeinsamen Vorgehens aller Organisationen der Arbeiterbewegung. Damals hatte man natürlich hauptsächlich SPD, KPD und den ADGB dabei im Blick. Heute sieht die Sache wieder etwas anders aus, muss man diskutieren. Auf jeden Fall war die Sozialdemokratie mal nicht dazu gewillt, weil sie den Rechtsextremismus von links und rechts auf eine Stufe gestellt hat, weil sie eher dazu geneigt hat, die KPD zu bekämpfen, auch immer dann, wenn Sozialdemokraten Einfluss hatten auf Elemente des Staatsapparats, weil sie mit an der Regierung waren oder an der Regierung waren, die Polizei gegen streikende Arbeiter eingesetzt und so weiter und so knapp. Und eben die KPD-Führung auch in dieser zugespitzten Form der sogenannten Sozialfaschismus-Theorie, also die SPD ist eigentlich fast noch schlimmer als die Nazis, weil sie verstecken sich ja, sie tarnen sich, das ist aber nur eine getarnte Form vom Faschismus, war eben nicht bereit, bis ganz zum Schluss diese Einheitsfrontpolitik anzuwenden. Dazu ein Bezug zu heute, ich will die Parallele nicht zu Deutschland machen, man soll ja nichts hysterisch übertreiben, aber wenn wir zum Beispiel nach Griechenland gucken, da sieht man, dass die Debatte eigentlich relativ akut ist. Es ist furchtbar, ja, sich zu erkundigen, was die Morgenröte ist, ja, was Chrissi Avgi ist. Ja, das sind Leute, die heben auch, sagen wir mal, Hitler nicht auf einen heiligen Thron. Sie haben auch Kritik an Hitler, weil sie sagen, dass ja er Juden übrig gelassen hat und von daher nicht so richtig konsequent gewesen ist. Ja. Das sind Leute, die gehen in die Kindergärten, zerren die nicht-griechischen Kinder an den Haaren aus den Kindergärten und bieten dann griechischen Eltern die freigewordenen Kindergartenplätze an. Das sind Leute, da wo sie genug zusammen haben, die mit brutaler Gewalt vorgehen, egal gegen Linke, gegen Schwule, gegen Leute, die vielleicht ein bisschen so aussehen wie ich und vielleicht nicht so lupenrein irgendwie ins Rassenbild passen. Das sind wirkliche Nazis. Und das ist etwas anderes, das ist etwas anderes als rechtspopulistische Kräfte, so stark wir sie auch bekämpfen müssen, so sehr wir auch dagegen sein müssen. Das ist nochmal etwas anderes. Und sie haben spektakuläre Wahlerfolge auch gehabt. Und ähnlich wie in der Vergangenheit hat man diese scharfe Krise kombiniert mit der Troika-Politik, kombiniert mit einem spektakulären Abstieg des Lebensstandards breiter Massen, kombiniert mit der Schwierigkeit der Linken, sage ich mal in aller Vorsicht, darauf eine adäquate Antwort zu finden und dann den Aufstieg solcher Kräfte. Das zeigt, wie akut die Problematik geblieben ist. Und ich habe hier eine Zeitung ausgelegt, ausnahmsweise mal umsonst, weil das sozusagen eine Werbeaktion ist. Da gibt es ein lesenswertes Interview mit einem, über Chris Avgi, mit einem griechischen Genossen. Stehen in dem Sinne erschreckende Sachen drin. Ich war nur über einen Satz gestolpert, den ich etwas irreführend fand, weil er sagte, ja guck mal, Syriza, ne? Und die anderen und KUKE und die Gewerkschaften und die anderen linken Organisationen, die es ja auch gibt, links von Syriza, haben ja gar keine gemeinsame Strategie, nicht? Gegen die Morgenröte. Das fand ich ein bisschen irreführend, vielleicht ist auch ein Problem der Übersetzung, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist genau eigentlich falsch, denn wenn wir darauf warten oder wenn wir darauf hinarbeiten, dass dieses ganze politische Spektrum der Linken, was es ja nun mal gibt und verschiedene Traditionen hat, sogar innerhalb von Syriza gibt es Strömungen, auch organisierte Strömungen mit ganz verschiedenen theoretischen Horizonten, wenn wir warten, bis die sich einig sind über Programm und Strategie, dann haben die Nazis ja schon längst gewonnen. Das ist nicht der Gag sozusagen der antifaschistischen Einheit. Der Gag der antifaschistischen Einheit ist, wie damals gesagt worden ist, getrennt marschieren, vereint schlagen, ist die Bereitschaft, sich gegenseitig zu verteidigen, gegenseitig zu schützen, auf den ersten Ruf sofort zu kommen, gemeinsam auf die Straße zu gehen, gemeinsam die Massenbewegung wehrhaft aufzubauen, damit die legalen und illegalen Banden nicht in der Lage sind, die Aktionen und überhaupt die Existenzmöglichkeit der Bewegung zu zerschlagen. Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen und lasst mich zum Schluss noch sagen, dass die allgemeinsten Schlussfolgerungen noch ergänzend, dass ich großes Misstrauen natürlich habe, aber ich glaube meine Vorredner auch, gegenüber der Hoffnung, mittels des Staatsapparates diese faschistischen Banden, egal ob sie im Ei da sind, in Keimform oder schon deutlich mehr entfaltet wie heute in Griechenland, zu bekämpfen. Denn alle Fakten sprechen dagegen. Ja? Sogar die NSU hatte irgendwie so eine Vorfeldorganisation in Nordrhein-Westfalen. Da waren 20 Leute drin, wenn ich mich nicht täusche. Von denen waren 16 im Polizeidienst. Ja, 16 von 20. Und wenn man untersucht, welchen Einfluss jetzt schon als stark gewordener, immerhin Minderheit, die Morgenröte, in den Repressionskräften des bürgerlichen Staates hat, dann kann man es nur als Treppenwitz betrachten, dass man sich darauf verlassen soll, dass der griechische Staatsapparat mit dieser Nazi-Gefahr schon fertig werden wird. Dankeschön. Gut, mir ist das glückliche Los zugefallen, als Letzter sprechen zu können, wodurch mein Text, den ich hier vortragen werde, ganz unbeabsichtigt, vorher nicht abgesprochen und so weiter, den Charakter des ersten Kommentares zu dem, was meine Vorredner gesagt haben, erscheint. Ich will nur so viel sagen, wenn Wolf Wetzel sagt, er findet es absurd, dass so eine Veranstaltung als Demobilisierungsveranstaltung begriffen werden kann, muss ich sagen, ich fände es sehr gut, wenn mein Beitrag als ein Demobilisierungsbeitrag wahrgenommen werden würde. Und ich werde auch erklären, warum. Denn morgen, am 1. Mai, wird hier in Frankfurt der große Traum Georgi Dimitrovs in Erfüllung gehen. Die Volksfront wird die Machtübernahme des Faschismus mit allen Mitteln verhindern. Wenn alles gut geht, dann werden sich Trotzkisten und Parteikommunisten, Einheitsgewerkschafter und Anarchisten, Wolf Wetzel und Obi Feldmann, dem Marsch der NPD auf Berlin irgendwo zwischen Ostbahnhof und Römerberg entschlossen entgegenstellen. Allein der Aufruf des antifaschistischen Ratschlags Rhein-Main wird von mehr als 100 Gruppen und Organisationen unterstützt. Unter anderen Aufrufen finden sich bis zu 150 Organisationen und Gruppen, die morgen mobilisieren. Damit ist Frankfurt allerdings eine ganz normale deutsche Stadt im Jahr 2013. Denn abgesehen von einigen ostdeutschen Provinzbürgermeistern gibt es in der Bundesrepublik kaum noch jemanden, der Verständnis hat für Brandschatzen und mordende Nazis, für akzeptierende Jugendarbeit mit Nazis oder für die berühmte Schlussstrichmentalität. Was in den 90er Jahren nur in Flugblättern der Antifa zu lesen war, steht heute dementsprechend in der FAZ. Damit ist der Antifaschismus, um den es ja heute hier gehen soll, staatstragend geworden. Denn zum einen zieht das neue Deutschland seinen Geltungsdrang inzwischen aus seiner antifaschistischen Gesinnung, sprich die Bundesrepublik leitet gerade aus der deutschen Vorreiterrolle in Sachen Vergangenheitsbewältigung das Recht ab, sich international als große moralische Instanz präsentieren zu dürfen. Zum anderen, und das scheint mir mindestens ebenso wichtig zu sein, zum anderen kann der gegenwärtige Antifaschismus nicht zuletzt als eine psychische Reaktionsbildung verstanden werden, die ein kluger Mann vor 20, vielleicht 30 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, mal mit der Formel kontraphobisch bezeichnet hat. Um der Anziehungskraft des Faschismus und einem möglichen Wiederholungszwang zu entgehen, wird Anschluss gesucht an seinem scheinbaren Gegenteil, dem Antifaschismus. Das Dumme ist allerdings, in genau diesem Gegenteil setzt sich regelmäßig genau das fort, was man vermeiden wollte. Wer bei der Antifa war und ist, der kennt das natürlich aus den einschlägigen Gruppen, in denen es immer denjenigen oder diejenigen gab, der von Lanzer und Störkraft so fasziniert war, dass er jeden Text mitsingen konnte, der kaum etwas anderes las als Nazi-Heftchen, selbstverständlich aus Recherchegründen, und der die Uniformen der diversen SS-Einheiten besser auseinanderhalten konnte als Heinrich Himmler. Und so verwundert es auch nicht, dass das antifaschistische Frankfurt morgen mit einer Waschzwang-Rhetorik gegen die Nazis ins Feld zieht, die selbst aus Sternbergers Wörterbuch des Unmenschen stammen könnte. Ein paar Stichworte, das ließe sich endlos fortsetzen. Frankfurt soll nazifrei werden, braune Flecken sollen entfernt werden, unsere Stadt soll vor dem Eindringen Rechtsextremer geschützt werden und so weiter und so fort. Der historische Antifaschismus hat in dieser Hinsicht durchaus Vorbildcharakter. Denn tragischerweise, auf diesem tragischerweise liegt wirklich die Betonung, und ich werde dazu am Ende auch noch ganz kurz etwas sagen, denn tragischerweise haben die Frauen und Männer, die aus den Konzentrationslagern oder dem Exil zurückkamen, nach 1945 oft mehr für die schlechte Kontinuität der deutschen Geschichte getan als NPD, HIAC und Vertriebenenverbände zusammen. In der Arbeiterbewegung, aus der ja auch die meisten antifaschistischen Widerstandskämpfer kamen, in dieser Arbeiterbewegung wurden den Proleten lang vor 1933 Denkmuster eingetrichtert, die die Nazis vorfinden mussten, um erfolgreich zu sein. Die Liebe zu Volk, Vaterland, Sauberkeit, Ordnung, Fleiß und so weiter und so fort, all das musste den Arbeitern, die bald reihenweise zu den Nazis überliefen, nicht erst in der SA oder in der Deutschen Arbeitsfront beigebracht werden, sondern das hatten teilweise schon KPD und SPD erledigt. Nach 1945 konnten die früheren Widerständler genau diese Denkmuster tragischerweise gerade aus dem Grund wachhalten oder sogar rehabilitieren, weil sie sich eben gerade nicht durch Zusammenarbeit mit den Nazis diskreditiert hatten. Die klügeren Antifaschisten, die morgen auf die Straße gehen, um den Aufmarsch einer 1,5%-Partei zu verhindern oder, um das in Zahlen zu fassen, Wolf hat es ja vorhin nach oben hin übertrieben, ich würde es nach unten korrigieren, also maximal 300 Leuten, wenn nicht sogar 200 Leuten zu verhindern. Die klügeren Antifaschisten, die das also tun wollen, die wissen oder ahnen, dass alles, was ich gerade angedeutet habe, selbstverständlich. In der Antifa wird spätestens seit 2000 über genau diese Fragen, über genau diese Dinge diskutiert. Wenn Sie sich trotzdem in die große Kampagne Deutschland bleibt sauber einreihen und den bewaffneten Arm der Zivilgesellschaft geben, dann liegt das selbstverständlich nicht daran, dass Sie tatsächlich eine neue Machtübernahme befürchten, sondern dann tun Sie das, um Ihr Bedürfnis nach dem Unmittelbaren, Ihr Bedürfnis nach dem Konkreten zu befriedigen. Dieses Bedürfnis nach Unmittelbarkeit, nach Konkretion, also nach dem Zupacken, nach der Aktion, ist natürlich keine Spezialität der Linken, sondern dieses Bedürfnis zeigt, was die Verhältnisse, in denen wir leben, mit den Menschen machen. Die linke Aktion und Kampagne hat in der Welt unserer Eltern, unserer Arbeitskollegen und unserer zum Teil grenzdebilen Kommilitonen dementsprechend ein Gegenstück. Und zwar ist dieses Gegenstück die Bastelarbeit des Heimwerkers. Vor dem Hintergrund der verstellten Praxis, sprich, weil eine politische Praxis, die diesen Namen verdient, also zurzeit nicht möglich ist, erinnert das Agieren der Linken nämlich an das Hantieren von Heimwerkern, die sich nach Feierabend mürrisch in ihren Hobbykeller zurückziehen, um dort Dinge zu basteln, die sie im Baumarkt nicht nur in besserer Qualität, sondern auch billiger bekommen. In beiden Fällen, hier wie dort, sollen in der verhärteten und durch vermittelten Gesellschaft Bastionen der Unmittelbarkeit gerettet werden. In beiden Fällen versuchen sich Einzelne, die ihre Subjektivität und ihre Spontanität längst verloren haben, vorzumachen, dass es gerade auf sie ankommt. Diese Form der Praxis ist damit vor allem eins, nämlich Instrument bei der Abwehr der Realität. Da die Linken, wie alle Menschen, oft weniger dumm sind, als die Verlautbarung ihrer jeweiligen Vereine vermuten lassen, ahnen sie aber selbstverständlich, dass es bei ihren Aktionen um nichts geht. Beispiel 1, das jeweils aktuelle Geländespiel mit der Polizei, wird von der Antifa zwar immer als das Letzte oder als Vorstufe zum letzten Gefecht präsentiert. Das Bündnis Stürmische Zeiten will zum Beispiel den Hunger in der Welt und das Kapitalverhältnis ab morgen, wie es in diesem Aufruf heißt, ab morgen nicht mehr länger hinnehmen. Aber trotz solcher großspurigen Worte wissen seine Mitglieder zum Glück, dass sie es auch im eigenen Interesse nicht zu doll treiben dürfen. Sie wissen zum Glück, dass sie lieber auf die bewaffnete Kritik verzichten und Opas Wehrmachtspistole unter den Dielen lassen sollten. Beispielsweise die Entstehung der Antifa-Bewegung. Und das scheint das, worauf ich hinaus will, noch etwas besser zu umschreiben. In den 80er Jahren war Antifa nur ein Nebenschauplatz, auf dem die radikale Linke aktiv war. Die Nazis wurden von Anti-Imps, von Autonomen und so weiter kurz in die Schranken gewiesen, um sich danach wieder dem widmen zu können, was man für die elementareren, für die wichtigeren Probleme der Gesellschaft hielt. AKWs, Stadtbahn West, Bäume umarmen und so weiter. Seit 1989 ist Antifa nun zum Hauptbetätigungsfeld der radikalen Linken geworden Und zwar nicht nur, weil die Nazis nach der Wiedervereinigung stärker geworden sind. Antifa-Gruppen entstehen nicht allein aufgrund einer Bedrohungssituation. Sonst dürfte es hier in Frankfurt nicht ein halbes Dutzend Antifa-Gruppen geben, sondern wahrscheinlich gar keine. Sondern Antifa-Gruppen entstehen nicht zuletzt deshalb, weil man als Linker im Kampf gegen Nazis von Zeit zu Zeit noch ein Erfolgserlebnis haben kann. Die Arbeit der EZB kann nicht ver- oder behindert werden, der Nazi-Aufmarsch allerdings schon. Einige Genossen bringen das bei ihren Demonstrationen manchmal unfreiwillig auf den Punkt, wenn sie laut skandieren, wir sind viele, wir sind krass, Antifa, da geht noch was. Mit dieser Statthalterposition oder mit dieser Statthalterfunktion, ist besser vielleicht, mit dieser Statthalterfunktion steht der gegenwärtige Antifaschismus ebenfalls in der Tradition des Alten. Denn auch der historische Antifaschismus wollte immer mehr sein als der Kampf gegen Faschismus, als der Kampf gegen den Nationalsozialismus. Aufgrund des Faschismusverständnisses, das ihm zugrunde lag, also wir haben das vorhin gehört, hinter dem Faschismus steht das Kapital und auf keinen Fall das Proletariat, das ist ja vorhin schon kritisiert worden. Aufgrund aber dieses Faschismusverständnisses, das hinter dem historischen Antifaschismus stand, wurde er zum Stellvertreter des Glaubens an einen logischen Gang der Geschichte und an die historische Mission der Arbeiterklasse. Indem Faschismus nahtlos in eins gesetzt wurde mit bürgerlicher Herrschaft, konnte man sich vormachen, am roten Faden der Geschichte zu ziehen, obwohl dieser rote Faden von den Nazis längst abgerissen worden war. Einen schwachen Nachschein, und damit komme ich zum Ende, einen schwachen Nachschein findet diese Vorstellung vom Zusammenhang von Antifa und Antikap im Aufruf des eben schon zitierten Bündnisses Stürmische Zeiten, das für morgen allen Ernstes die Parole ausgegeben hat, Nazi-Aufmarsch verhindern, befreite Gesellschaft erkämpfen. Der Unterschied zwischen diesem und dem historischen Antifaschismus besteht allerdings darin, dass die alten Antifaschisten hierzulande tatsächlich auf eigene Rechnung gehandelt haben und sich gegen die absolute Mehrheit ihrer Landsleute zur Wehr setzen mussten. Sie haben mit ihrem Widerstand ein Existenzialurteil über den Nationalsozialismus gefällt, wofür ihnen aller Kritik zum Trotz gar nicht genug Hochachtung entgegengebracht werden kann. Bei den heutigen Antifaschisten hat sich das alles dagegen im Konformismus aufgelöst, der sich rebellisch gibt. Zahnarztkinder spielen Rotfrontkämpferbund, bis sie ihr Studium beendet haben, Fatis Praxis übernehmen oder in die Werbebranche einsteigen. Vielen Dank. Danke für die... Das dauert eine Minute. Naja, ihr hört mich auch so. Danke für die erste Runde. Ich kann Jetzt geht's. Okay. Ja, danke für die erste Runde. Wir werden jetzt noch eine Antwortrunde haben, die ein bisschen kürzer sein soll. Vielleicht eine Frage, die sich vielleicht für die Diskussion eignen würde, wäre die Frage des Antifaschismus und des Bezugs zu Linken selber. Und vielleicht könnte man irgendwie die zwei historischen Situationen, die jetzt öfter angesprochen wurden, auf der einen Seite das Entstehen des Antifaschismus in den 30ern, beziehungsweise vielleicht schon früher in den Kontext der jeweiligen oder der damaligen Linken setzen und gerade vielleicht das zu kontrastieren irgendwie mit der Frage heute, was auch mit angesprochen ist, dass wir heute anscheinend in einer Situation, also dass die heutige Situation gerade durch eine Abwesenheit der Linken charakterisiert ist. Und was bedeutet das für sowohl Faschismus wie auch Antifaschismus? Das ist ja in Jans Kommentaren stark thematisiert worden. Vielleicht könntet ihr im gegenseitigen Bezug das mitbeleuchten. Ja, also ich würde es nochmal kurz runterbrechen, weil sonst kriege ich Magenschmerzen. Und dazu habe ich keine Lust. Es reicht, es auszuhalten, was du sagst. Interessanterweise hast du das hier nicht wiederholt mit deiner Volksgemeinschaft. Ne? Jetzt hast du die Opfer der KPD, die Opfer der Leute, die gegen Nationalsozialismus gekämpft haben, die hast du heute irgendwie noch gewürdigt. In deinem Beitrag vor kurzem, der ja im Prinzip sozusagen, den du jetzt stückweise hier wiederholt hast, da hast du, lass mich kurz ausreden. Ich will ganz kurz die Quelle wissen. Dass ich weiß, dass ich diese Rede hier, Ich hoffe, du erkennst dich selbst wieder. Im Internet, du kannst anhören, 48 Minuten, irgendeine Rede in Berlin. Okay. Aber ich kann dir das nachher auch geben, damit du dich selbst nochmal daran erinnerst, was du sagst. Nee, ich weiß, was ich sage. Ich wollte nur wissen, wo, von auf welche Rede du dich beziehst. Genau, genau. Also da hast du nicht an die Opfer oder an die Kämpfe erinnert, sondern hast ihnen eigentlich nur vorgeworfen, dass sie in den 30er Jahren eigentlich nur auch eine Volksgemeinschaft für eine Volksgemeinschaft gekämpft haben, sozusagen nur mit umgekehrten Vorzeichen. Jetzt tritt es ein bisschen milder irgendwie zutage. Aber natürlich sozusagen viele Rituale, die in der Antifa und sonst wo und in deiner Jugend, wahrscheinlich bevor du im Institut untergekommen bist, sozusagen auch deinen Werdegang beschrieben haben, ja, und die ich nicht dafür anführen kann, dass ich deswegen eine Antifa-Bewegung kritisiere, weil sie natürlich auch solche Rituale hat, ja. Ich möchte es konkret an dem Beispiel Dresden, und damit sind wir vielleicht auch bei der Frage, ja, was bedeutet das Antifaschismus heute, sozusagen wie schwierig das ist, ja. In Dresden, wo du auch also in dieser Rede beschreibst, irgendwie, dass sich die Antifa irgendwie mit der Politik und eigentlich mit allem versöhnt, war es sozusagen seit 2010, 11, oder das wisst ihr ja auch, sozusagen ein großes Bemühen mit vielen antifaschistischen Organisationen, aber auch linken Organisationen, tatsächlich es zu schaffen, diesen Nazi-Aufmarsch anlässlich der Bombardierung des Jahrestags irgendwie zu beenden. Und es ist natürlich gänzlich absurd, weil ich weiß nicht sozusagen in welcher Zeitung oder in welchem Institut, in welcher Zeit du lebst. Also die Widersprüche, um die gerungen wurde in dem Bündnis, ja, die zu thematisieren, die Lichterketten, die es in der Stadt von Dresden, von der CDU bis SPD gab, zusammenzuwerfen mit den Blockaden, ist unerträglich, weil du einfach keine Ahnung hast, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, sondern dass, wenn du den Ablauf in Dresden anschaust, es die Blockade, die Blockadeaktion geschafft haben, dass natürlich auch die politische Klasse reagieren musste und sozusagen auch auf irgendeine Art und Weise Protest simulieren musste. Das war die Form der Lichterketten. Damit hat, mein lieber Freund, Kollege, haben die Blockierer nichts im Geringsten zu tun. Ich meine, dass du das sozusagen zusammendenken kannst, das ist natürlich deine große Freiheit, ja. Aber das hat mit einem angemessenen Blick auf das, was 2010, 11, 12 passiert ist, auch mit den Schwierigkeiten, die natürlich ganz viele Antifa-Gruppen und die du auch haben wirst, wenn du weißt, du kannst es nicht alleine, sondern du musst irgendwie mit mehr Leuten zusammen etwas auf den Weg bringen, was natürlich immer heißt, dass du Kompromisse eingehst, ja. Deswegen fand ich es auch schön und sozusagen so dein Blick, alles lächerlich zu machen, dich zynisch auf so einen Wächterturm der Theorie zu heben. Ich fand toll, dass du am Ende deines Beitrags in Berlin gesagt hast, was heißt das jetzt, ne, für mich, also für dich? Ich weiß es nicht. Ich plädiere für die reine Kritik. Denn wer Vorschläge macht, macht sich leicht zum Mitschuldigen. Danke. Du musst es aber das richtig, ist Zitat wirklich. Ja, ja, Zitate. Wir wissen, wie das mit Zitaten funktioniert. Hast du dir aufgeschrieben, wie es weitergeht? Ich will nicht dein ganzes Zeug vorlesen. Das hast du jetzt aber schon relativ viel gemacht. Du hast hier die Leute mit diesen Sachen konfrontiert. Ja, du kommst vielleicht zu Wort, vielleicht bevor das zu sehr im Zweikampf ausartet. Der Henning hat mir gerade ein Handzeichen gegeben, dass er was dazu zu sagen hat. Also wenn ihr auch in der Diskussion was bringe ich zu sagen, gib mir kurz ein Handzeichen, dass wir das irgendwie so handeln können, dass es dann nicht zu sehr in Zweikämpfen ausartet. Dann würde ich sagen, Henning, und dann würde ich den Jan nochmal zu Wort kommen lassen. Dann den ja, ich kann Jan in seinem ersten Ansatz wirklich erstmal nur zustimmen. Natürlich hat die herrschende Klasse nach 1989 logischerweise ganz viele linke Begriffe, die vorher eigentlich fest zum ideologischen Bestand der Linken gehört haben, für sich reklamiert oder Begriffe einfach faktisch unmöglich gemacht. Und einer der wesentlichen Begriffe ist natürlich der Antifaschismus und der Antifaschismus, den hat die herrschende Klasse, da ist Schröder eine ganz wesentliche Figur, natürlich versucht, für den neuen imperialistischen Anlauf für sich zu instrumentalisieren. Soweit würde ich hier zustimmen. Der zweite Schritt ist natürlich, nur weil der Gegner etwas tut, kann ich es nicht aufhören, damit zu arbeiten. Das Problem ist nämlich, welche Einschätzung habe ich von faschistischen Gruppen? Natürlich geht es nicht in erster Linie um die NPD als NPD. Und es geht auch nicht darum zu sagen, okay, es geht um jede faschistische Kleingruppe. Sondern es hängt natürlich davon ab, ob ich sage, diese faschistische Kleingruppe, die NPD, kann für die Herrschenden eine bestimmte Funktionalität erfüllen. Und ein Teil dieser Funktionalität, das wäre aber nochmal eine eigene Debatte, kann man durchaus bei diesem NSU-Komplex begutachten, wenn man es will. Und das ist aus meiner Position heraus der wesentliche Grund, warum man sich auch um solche faschistischen Kleingruppen kümmern muss. Nicht, weil man glaubt, dass sie selber das Problem sind, sondern der Komplex, in dem sie stehen, in dem politischen Zusammenhang, in dem sie sich bewegen, in diesem Zusammenhang sind sie das Problem. Weil sie nämlich immer instrumentalisiert werden können und zum Beispiel die Asyldebatte ist ja vorbereitet worden, wesentlich von faschistischen, rechtspopulistischen Gruppen, damit sie dann von der herrschenden Politik im sogenannten Asylkompromiss aufgegriffen werden konnte. Das heißt, das ist eine Funktion, die faschistische Gruppen, rechte Gruppen haben. Und ich denke, das darf man bei der Debatte nicht verlieren und man darf nie vergessen, dass es bei unserer linken Politik um die Frage von politischen Alternativen geht und von politischem Handeln. Also da an der Stelle würde ich dir ganz massiv widersprechen, weil wenn wir nicht handeln, die Herrschenden handeln immer. Und sie sind sehr viel professioneller als wir darin. Und deswegen ist es ein Plädoyer dafür, sich natürlich genau anzuschauen, was sich hinter bestimmten Strukturen, hinter bestimmten politischen Aktionen verbirgt. Aber man kann deswegen nicht aufhören, politische Handlungen zu tun und man kann auch nicht aufhören, antifaschistische Arbeit zu machen, nur weil es Leute gibt, die es von der falschen Seite für sich instrumentalisieren. Ich glaube, das Stichwort oder das zentrale Stichwort, das es mir ermöglicht, auf euch beide zu antworten, ist das der Einschätzung faschistischer Gruppen. Wie schätzt man das Gefahrenpotenzial gerade ein? Wie schätzt man die Wirkungsmacht gerade dieser Gruppen ein? Und dabei scheint es mir doch so, dass diese Gruppen derzeit überhaupt keinen Einfluss haben. Hier in Frankfurt, ich habe das vorhin gesagt, werden morgen maximal 300 Leute auf die Straße kommen. Und wer geht dabei alles auf die Straße? Wer macht das alles? Du hast gesagt, wenn wir nicht handeln, handeln die Herrscher. Ja, das werden sie tun morgen. Der DGB hat eine große Kundgebung gemacht. Der Bürgermeister von der SPD gemeinsam mit dem Ordnungsdezernenten hier, CDU, haben zunächst ein Verbot ausgesprochen. Der Bürgermeister wird morgen bei dieser Rede halten. Es werden alle da sein. Von der FDP über die Grünen bis hin zur Antifa. Und vor diesem Hintergrund kann man doch mal fragen, welche Funktion haben denn solche Sachen? Welche Funktion haben denn, was passiert denn morgen? Morgen marschieren hier 200 bis 300 Leute, die komplett marginalisiert sind. Zumindest hier im Westen. Im Osten ist es was ganz anderes, das ist eine ganz andere Diskussion, das können wir gerne vielleicht nachher auch noch aufgreifen. Aber hier im Westen ist das eine komplett marginalisierte Größe. Das ist das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was passiert denn hier? Auf der anderen Seite hält das neue Deutschland die aktuelle herrschende Klasse, wie ihr das vorhin genannt habt, hält eines ihrer zentralen identitätsstiftenden Rituale ab. Die werden zusammenkommen und sich als Antifaschisten provozieren. Die werden zusammenkommen und wieder das alte Lied spielen. Wir haben die Lehren der Geschichte gelernt, etc. Und welche Funktion hat das denn im internationalen Rahmen, aber auch im nationalen Rahmen? Das hat die Folge oder das läuft letztendlich darauf hinaus oder das ist die Grundlage dafür, dass Deutschland sich im internationalen Rahmen als eine große moralische Instanz inszenieren kann. Und wer hier mitmacht bei solchen Sachen, macht, egal ob er da andere Ziele hat, egal ob er das im Grunde genommen verurteilt, macht da mit. Im Grunde genommen hätte eine wirklich kritische Position so auszusehen, dass man, solange die Nazis gestoppt werden von denen, wenn die Nazis nicht gestoppt werden, wenn das niemand anders macht, dann ist man dazu benötigt, das ist die Voraussetzung, ganz andere Sachen machen zu können. Aber hier in Frankfurt ist man dazu nicht gezwungen. Hier in Frankfurt wäre man eigentlich dazu genötigt, genau dieses große Gemeinschaftsstiftenritual, an dem alle teilhaben, in irgendeiner Art und Weise zu sabotieren oder zumindest zu kritisieren. Und da denke ich eben schon, dass man sich dann, wenn man das nicht tut und einfach mitmacht und sagt, ja, wir wollen das ganz anders, dass man sich dann vor diesen Karren spannen lässt. So viel dazu. Und ich glaube, es bringt jetzt nicht viel, Wolf, wenn immer aus irgendwelchen Texten von mir zitiert wird, die niemand kennt, beziehungsweise wenn man das macht, dann musst du auch noch sagen, wie es weitergeht, dieses Zitat. Dadurch, da wird es nämlich wieder in einer gewissen Weise aufgehoben. Aber das ist wahrscheinlich ebenfalls eine andere Diskussionsspanne. Ja, zu drei Punkten. Also erstmal möchte ich sagen, vielleicht interessiert das auch unseren Freund hier, der ja bei Bahamas schreibt und bei der Jungle World. Ich habe von den Anfängen der antideutschen Ideologiekritik sehr viel gelernt. Und ich möchte auch ein Beispiel dafür geben. Bezieht sich sozusagen ja auf die Aufarbeitung, ne, meiner eigenen politischen Sozialisation, wenn ich über den theoretischen Beitrag von Ernst Mondell schreibe. Und da gibt es halt auch ein Unterkapitel über Ernest Mondells Verhältnis zum Holocaust. So. Und im Lichte der Debatte, ne, der Debatte, die mit den Anfängen der antideutschen Ideologiekritik losging, erscheint das, was er dazu schreibt, im Lauf der Jahrzehnte, seit 1945 bis fast ganz zum Schluss, erscheint sozusagen als eine Spielart der Relativierung und Kontextualisierung des Nationalsozialismus. Vielleicht interessiert dich das. Immerhin handelt es sich um einen Juden, der beim Flugblatterteilen im besetzten Belgien von den Nazis hops genommen worden ist, ins Zuchthaus gesteckt worden ist, vom Zuchthaus entkommen konnte, wieder geschnappt worden ist, dann in Konzentrationslager gesteckt worden ist, sich aus dem Konzentrationslager befreien konnte, indem er seine Wärter bequatschen konnte, ihn laufen zu lassen, die nämlich ehemalige SPD- und KPD-Mitglieder waren und die er beeindrucken konnte. Zum dritten Mal wieder geschnappt worden ist, kurz vor Aachen, wieder in Konzentrationslager gesteckt worden ist und dann von den Alliierten befreit worden ist. Aber dieser Typ schreibt 1946 über die Nazi-Verbrechen, als seien das Beispiele eben für das Potenzial an Barbarei, was im Kapitalismus steckt. So. Im Laufe der Jahrzehnte lernt er dann natürlich dazu, ja, setzt sich mit Nolte auseinander. Und trotzdem, bis zum Schluss bleibt das. Man hat dieses Unbehagen, dass er immer wieder dieses Bedürfnis der Relativierung hat. Das zu kritisieren, habe ich, Genossinnen und Genossen von uns, gelernt durch diese Anfänge eben der antideutschen Ideologiekritik, weil wir was davon lernen konnten. Aber wichtig ist natürlich, dass man auch versucht, so einen ideologiekritischen Ansatz auch auf sich selber anzuwenden. Ja? Man muss, also der Ton von dem, was du hier vorgetragen hast, ich habe versucht, mir vorzustellen, wie diese Gemeinschaft, dieses Frankfurt, was du beschrieben hast, mit den Herrschenden, für dich auch der DGB dazu gehört, diese ganzen linken Gruppen und die SPD und keine Ahnung, vielleicht auch die CDU, die würden jetzt nicht mobilisieren gegen so einen kleinen Nazi-Aufmarsch, sondern dieses ganze Ding, ja, würde sich herstellen, aus Empörung darüber, dass wir hier zusammenkommen und so diskutieren, wie wir hier diskutieren. Ja? Das ist doch ein Skandal, der Kellner. Weißt du, in der Wolle gefärbter sozialistischer Revolutionär, der Stein und Bein geschworen hat, dass er den bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen will, der kann hier einfach frei herumerzählen. Wo sind wir eigentlich? Da muss die ganze Stadt gegen mobilisiert werden. Und du würdest selber einsehen, wenn das so wäre, dann wäre das sehr, sehr viel schlechter als das, was morgen hier stattfinden soll. Ja? Die Hegemonie einer viel reaktionäreren Gesinnung, bei allem, was im Detail du da an Kritikpunkten finden kannst, die wäre ja sehr viel schrecklicher bei diesem fiktiven Beispiel. Letzter Punkt. Ja, Entschuldigung. Mhm. Ja gut, aber sowas gibt es ja auch. Das ist aber in den Rahmen herbeigezogen jetzt, weil das derzeit nicht auf der Tagesordnung steht einfach. Nein, deshalb, weil es derzeit nicht auf der Tagesordnung steht, ist es nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ich habe eben von Griechenland gesprochen, weiß, dass die Lage vieler Beschäftigter, Erwerbsloser sehr viel dramatischer ist in Griechenland als in Deutschland. Und beide Dinge können ja miteinander zusammenhängen. Weißt du, wenn dieses wunderbare Exportmodell dann vielleicht nicht mehr so richtig funktioniert, weil die Leute nicht mehr das Geld haben, um diesen Krempel zu kaufen, diese wunderbaren deutschen Exportwaren, dann wird das ja vielleicht ein bisschen unterminiert. Und wenn die herrschende Politik wahrmacht, was Angela Merkel angedroht hat, nämlich eine noch viel unmittelbarere Inkonkurrenz setzen der deutschen abhängig Beschäftigten und Erwerbslosen mit denen in den armen und ärmsten Ländern auch nur Europas, Wer ist bereit, für am wenigsten Geld unter den schlechtmöglichsten Arbeitsbedingungen zu arbeiten? Wer ist bereit, das mieseste soziale Sicherungssystem zu akzeptieren? Dann kann es ja auch sein, dass die Krisentendenzen, auch die empfundenen, von einer großen Zahl von Menschen empfundenen Krisentendenzen sich in Deutschland auch verschärfen. Und dann wird natürlich, was heute keimhaft erscheint, obwohl du es auch ein bisschen verharmlost hast, weil es gibt ja auch in Deutschland Straßenzüge, wo jemand wie ich, geschweige denn irgendwie jemand aus Schwarzafrika oder ein stadtbekannter Linker, gar nicht über die Straße gehen kann, ohne wenigstens verprügelt zu werden. Also man soll es auch nicht übertreiben oder untertreiben. Aber das kann sich natürlich entwickeln und deshalb halte ich es für problematisch, also wenn irgendwas stimmt an dem Zitat, was der Genosse gerade von dir gesagt hat, würde ich mal so darauf reagieren, angenommen du hast sowas gesagt oder angenommen du denkst so etwas, dann würde ich mal sagen, du kommst um diese Gefahr, dir die Hände schmutzig zu machen, sowieso nicht drumherum, weil es ja sein könnte, dass, wie du ein bisschen scherzhaft vielleicht gesagt hast, ja, ich mache ja eben gerne und erkläre warum, einen Beitrag zur Demobilisierung dieser Leute, die da morgen demonstrieren wollen, kann ja sein, dass du damit auch was ganz Schlimmes machst und dich für was ganz Schlimmes verantwortlich machst. Also du entkommst durch ein Ausweichen, ne, vor den Anforderungen einer Praxis, sag ich mal, in emanzipatorischer Absicht, kommst du ja trotzdem irgendwie nicht drum herum. Ich gebe das Podium frei für erste Fragen. Wie gesagt, versucht sie kurz zu halten. Und da vorne haben wir eine. Ich werde erstmal, denke ich, eine Frage aufnehmen und dann zurück aufs Podium übergeben, um euch nicht anzufliegen. Zur NSU was sagen. Freiwillige. Okay, dann Wolf zur NSU. Und Henning danach. Ups. So, ja. Ja, also das war eigentlich auch ein Grund, weil so wie Jan das zu Recht beschrieben hat, und ich finde auch das gut, in dem Sinne gibt es natürlich ein paar Sachen, die Jan zu Recht aufgreift oder kritisiert, Ritualisierung, Identitätspolitik, also die es auch bei denen gibt, die es kritisieren, aber dass man prinzipiell sozusagen das thematisiert, die grundsätzliche Frage, was ich ja auch gesagt habe eingangs, ja, dass man immer die Zahlen so hochschrauben muss, damit die Gefahr sichtbar wird, das thematisieren wir oder einige innerhalb antifaschistischer Gruppen immer wieder und natürlich auch die Frage, warum sollen wir 200 NPD-Leuten die sich selbst erschießen, wahrscheinlich, also politisch oder sonst wie. Ja. Also warum sollen wir dafür noch eine Kulisse bilden? Ja? Zumal wir ja eine Kulisse sind, ja eigentlich nur für ein riesiges Polizeitheater. Ja? Das sind Sachen, die finde ich absolut notwendig und die werden ganz oft nicht diskutiert oder wären notwendig. Und in dem Kontext natürlich, wenn du fragst, was die NSU war oder ist, das war eigentlich mein wesentlichstes Interesse, rauszubekommen, was ihre eigene Ideologie angeht, wo sie herkommt, das ist relativ leicht zu rekonstruieren, eben auch aus dem, was der Genosse gesagt hat. Ja klar, das sind dann kleine Kameradschaften, die irgendwo im Osten genauso Leute wie du oder wenn du als Linker bekannt bist, irgendwie als linke Zecke zusammenschlagen, die zum Teil eben alles andere und deswegen finde ich sozusagen die zynische Art, über Antifa zu reden, natürlich schwer erträglich, weil also ich kenne viele Gruppierungen im Osten also und was die da tun. Ich wohne da. Entschuldigung. Ja, dann ist dieser Zynismus noch schwerer zu ertragen. Ja. Also die machen eben nicht nur Volkssport und schauen sich im Spiegel an, sondern sie machen tatsächlich also das Wenige, was man dort machen kann, also Nazi-Strukturen aufzudecken, versuchen tatsächlich Leute zu schützen oder Opferhilfe oder wenn es überhaupt sozusagen dafür reicht, auch Nazi-Strukturen anzugreifen oder zu zerschlagen. Aus diesen Strukturen, weil sie eben nicht zerschlagen wurden, weil eben nichts dagegen gemacht wurde, weil manchmal nichts tun wahrscheinlich noch besser ist, ja, entstand natürlich auch der Thüringer Heimatschutz und daraus sind ja bekanntlich die NSU-Mitglieder entstanden, beziehungsweise das ist ein ganz großes politisches, logistisches Rekrutierungsfeld. Was tatsächlich extrem spannend ist, und das war für mich wichtig, weil ich eigentlich kein originärer Antifaschist bin, also der irgendwo, wenn er 50 Nazis sieht, meint, jetzt kommt der neue Faschismus. Mich hat die Rolle des Staates, also in welcher Art und Weise hat der Staat dafür gesorgt, dass es diesen Untergrund gab, dass diese Leute in den Untergrund abtauchen konnten, dass diese Leute den Untergrund organisieren konnten, bis hin zu den Morden. Und ich glaube, dass ich das ziemlich mit den Beweisen, die allen vorliegen, also es ist sozusagen kein Geheimnis, belegen kann, dass es ohne staatlichen Einfluss, also ohne die Bereitschaft staatlicher Behörden, dass diese Neonazis abtauchen, dass sie einen Untergrund organisieren, dass sie sich bewaffnen, dass sie illegale Papiere sich besorgen, dass sie Banküberfälle machen. Das war alles vor dem ersten Mord 2000, war das den staatlichen Behörden bekannt. Also mir bzw. allen anderen, die es wollen, liegen Papiere vor vom Geheimdienst, vom Verfassungsschutz, die sozusagen ihre Observationen, das, was sie wussten zwischen 1998 und 2000, und die wussten das alles. Es ist auch bekannt, dass es verschiedene Möglichkeiten gab, sie festzunehmen. Auch das ist dokumentiert und jedes Mal wurde das abgeblasen bzw. wurde nicht gemacht. Dabei ist, finde ich, spannend, weil ganz viele sagen, ja, der Verfassungsschutz, und das wäre ja sozusagen eine Frage, verselbstständigt er sich, macht er irgendwas so ganz für sich alleine und die anderen, das Innenministerium, die politischen Parteien, wissen gar nichts davon, vielleicht erinnert ihr euch, es gibt sozusagen dieses Wort vom tiefen Staat, also Strukturen außerhalb, abseits sozusagen des Staates, die für staatsterroristische Aktionen sozusagen gebildet werden und ohne jegliche politische Legitimität auskommen. Ich finde, am Beispiel der NSU kann man belegen, nicht, dass es schlimmer ist, sondern dass es in diesem Staat nicht nötig ist. Es ist nicht nötig, eine Parallelstruktur wie in Italien oder in der Türkei aufzubauen, sondern diese Strukturen, also sie sind in den bestehenden Strukturen integriert. Und wer sich anschaut im Einzelnen, wann möglicherweise NSU-Mitglieder hätten festgenommen werden können vor den Morden und wer das verhindert hat, dann war das innerhalb der bestehenden Institutionen immer jeweils das Innenministerium als oberster Dienstherr. Gut, und das Weitere müsste man jetzt stundenlang durchgehen. Warum wurden die Morde nicht verhindert? Wussten staatliche Behörden was von Morden? Und was die Aufklärung angeht, ja, dafür bräuchten wir eine eigene Veranstaltung. Also ich versuche einfach mal auf beide Sachen vielleicht einzugehen. Also erstmal zur NSU. Da kann ich an Wolf anschließen. Es hat ganz viel, wie man mit der NSU umgeht, hat ganz viel mit natürlich der politischen Analyse zu tun, die man trifft. Sagt man, man glaubt, die Selbststilisierung der westdeutschen Sicherheitsorgane und sagt, okay, wir sind eigentlich Volldeppen. Ja? Also wir wissen nicht genau, was wir schreddern, wir wissen auch nicht genau, wann wir es schreddern, wir wissen nicht genau, wie oft unsere Observationsprotokolle zu lesen sind und so weiter. Wenn man das nicht glaubt, dann muss man sich einfach klar machen, Staaten unterhalten Geheimdienste und unterhalten die mit Millionenbeträgen. Jetzt würde ich einfach mal ganz praktisch sagen, ein Staat unterhält eine solche Institution nicht, um das Geld zu versenken, sondern Geheimdienste haben eine bestimmte Funktion. Um das direkt anzusetzen, es gab 1992, ein bekannter NPD-Bombenbauer hat mit Presse- und BKA-Begleitung Waffenlager in Thüringen und in Hessen, also im Land-Dill-Kreis, also in der Nähe von Gießen, offenbart und wurde dann relativ kurze Zeit später, war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der, der sächsischen NPD-Landtagsfraktion und ist mittlerweile als freischwebender Referent in der Szene unterwegs. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wenn ein Linker die Sicherheitsorgane zu Sprengstoff- und Waffenlagern geführt hätte, würde der nach 129 A, B, C und D für den Rest seines Lebens im Knast sitzen. Und solche Geschichten... Bitte? Ja, da komme ich gleich dazu. Ja, nee, also auf dieser NSU meinst du jetzt? Ja, ich würde sagen, also meine Meinung geht ja so auf eine Strafe, weil die Sicherheitsbehörden erstmal haben, der ja die Antifaschismus drängt, die der russische Schadenwort. Ja, da komme ich gleich dazu. Also ich glaube, man muss erst diesen Vorlauf machen, um einfach sich klarzumachen, gegen was man kämpft. Ja? Und das Problem ist zum Beispiel, dass Leute sich die Mühe gemacht haben, aus Recherchebereichen das aufzuklären und an einer bestimmten Stelle einfach gesagt haben, es wird ihnen zu gefährlich. Ja? Das ist vielleicht ein Teil der Antwort. So, der andere Punkt ist, dass das, was man tun kann, wird im Augenblick gemacht. Linke Publikationen sind die einzigen, die versuchen, systematisch die NSU-Geschichten aufzudröseln. Und zwar jenseits der herrschenden Propaganda, dass das alles nur Trottel sind. Ja? Und das ist, fürchte ich, im Augenblick eines der wenigen Sachen, die man machen kann. Man kann versuchen, die Dinge, die an die Öffentlichkeit kommen, zu kompilieren und quasi für die Öffentlichkeit aufzubereiten, in solchen Büchern von Wolf zum Beispiel oder in Artikeln in den einschlägigen Zeitungen. Und ich fürchte, das ist im Moment das Einzige, was man wirklich tun kann. Weil die Linke ist nicht besonders stark, sie ist nicht besonders groß, ja, und es gibt durchaus in solchem Kontext Gefährdungsbereiche. Ja? Also wir haben auch mal eine größere Veranstaltung zu diesem Thema gemacht mit jemandem, der in einem Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag sitzt. Ja? Also es gibt einfach für Leute, die in diesem Bereich recherchieren, einfach Grenzen, die sie aus Eigenschutz vielleicht nicht überschreiten sollten. Also das vielleicht zur Frage, was kann die Linke da an der Stelle im Moment machen? Ich denke, Aufklärung, auch Aufklärung über Geheimdienstaktivitäten und die Rolle des Staates darin. Jetzt vielleicht zu deiner Frage, also das, soweit ich es verstanden habe, Antisemitismus, Rassismus, wie hängt das mit Faschismus zusammen? Der erste Punkt, ich würde mich erst in Linie auf den deutschen Faschismus beziehen, und ich glaube, man kann im deutschen Faschismus den Antisemitismus nicht von der antislawischen Haltung trennen, sondern für mich ist das ein gemeinsamer Komplex, der sich nicht trennen lässt. Das Konzept Antisemitismus und das Konzept Volk ohne Raum gehört für mich zusammen. Und wenn man... Bitte? Antislawisch. Also die Slawen, also die Russen zum Beispiel oder Jugoslawen oder sowas. Ne? Also, ja, klar. Ne? Also im Prinzip gehört das Konzept für mich zusammen. Antisemitismus und Volk ohne Raum, das gehört für mich zusammen. Und wenn man sich... Das ist zwar eine relativ blöde Rechnung, aber wenn man sich die Opferzahlen anguckt, ja, dann muss man diese beiden Elemente auch zusammen denken, weil ich möchte nur an die Toten in der Sowjetunion erinnern, wo eben ungefähr, es gibt unterschiedliche Zahlen natürlich dazu, 10 Millionen zivile Opfer zu beklagen sind. Oder in Jugoslawien mit 1,2 Millionen zivilen Opfern. Ja, also ich denke, das gehört für mich ganz klar zusammen. Und dass im deutschen Faschismus der Antisemitismus so eine große Rolle spielt, hängt einerseits mit einer spezifischen Entwicklungslinie in Deutschland zusammen, die für mich mit dem völkischen Nationalismus ganz eng zusammenhängt, die für mich im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt feiert und die wesentlich auch mit einer spezifischen Assimilationsgeschichte von jüdischen Leuten in der deutschen Gesellschaft zusammenhängt. Und das wiederum greift eben Ressentiments in den Mittelschichten auf, die aufgrund dieser spezifischen Assimilationsgeschichte besonders gut zu instrumentalisieren sind. Also das wäre meine Begründung. Ja, also zur NSU will ich nur noch einen Satz hinzufügen, auch wenn das vielleicht ein bisschen kribbelig ist, falls Presse und so weiter da ist. Aber eine der Sachen, die ich auch raten würde, ist, sich nicht darauf zu verlassen im Endeffekt, also man macht diese Aufklärungsarbeit, sich nicht darauf zu verlassen, dass als Ergebnis dieser Aufklärungsarbeit danach Repressionsorgane des bürgerlichen Staates sein werden, die dann zuverlässig solche Anschläge verhindern. Ja? Sondern das Bewusstsein zu fördern, dass die potenziellen Opfer eben dieser Gewalttaten selbst organisierte Sicherheitsstrukturen aufbauen müssen. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel aus meiner Jugend, glaube ich zumindest, da war ich noch relativ jung. Da gab es so einen ziemlich linken Gewerkschaftsverantwortlichen, in Aachen war das noch. Da gab es eine Drohung von Nazi-Organisationen, rechtsextremistischen Organisationen, die Kundgebung, die DGB-Kundgebung aufzumischen, ja, die geplant war unter freiem Himmel. Und er hat dann öffentlich darauf geantwortet, kommt bitte, wir erwarten euch, ihr kriegt einen Knüppel auf den Kopf. Da war mir das Herz aufgegangen, ja, weil normalerweise sagen so, ja, so Leute, es wird Polizeischutz da sein. Ich fand diese Reaktion klassenpolitisch irgendwie ansprechender. Zweitens zur Frage des Antisemitismus. Und jetzt ganz ohne Ironie, also charakteristisch für den Nationalsozialismus war ja ein aggressiver pseudobiologischer Antisemitismus und Rassismus, der eine sehr, sehr wichtige Rolle spielte, eine ungeheure Vernichtungsbereitschaft und in der Folge dann ein organisierter Massenmord, an dem sehr viele direkt und indirekt beteiligt waren, direkt und indirekt davon gewusst haben, der deutschen Bevölkerung damals. Auf der anderen Seite ist aber das andere auch wichtig, dass obwohl das Kapital, sage ich mal vereinfacht, sozusagen die politische Macht den Nazis und den von ihnen durchdrungenen Staatsapparat überantwortet hat, war es trotzdem eine Herrschaft im Interesse des Kapitals. Das kann man empirisch belegen. Ja, dadurch, dass die Arbeiterorganisationen zerschlagen waren, keine unabhängige Interessenvertretung mehr da war, Volksgemeinschaft, das war ja nicht nur Gegenstand der Ideologiekritik schlauer Köpfe, die dann später geboren worden sind, sondern das hieß ja auch Zwangsvereinigung der Unternehmer von Verbänden, wo die Unternehmer mit den abhängig Beschäftigten in einem Boot saßen. Die empirische Untersuchung ergibt, dass der Reallohn diese ganze Nazi-Herrschaft übergesunken ist, dass die Profite des Kapitals, gerade des großen Kapitals, der großen Konzerne, explodiert sind. Und man kann auch an Einzelheiten belegen, welche starke Stellung die Vertreter dieser Großkonzerne bei der Verhandlung mit dem NS-Staat hatten, wenn es zum Beispiel um den Preis von Granaten ging. Ja, dann fangen sie an mit, was weiß ich, ein gerechter Profit bedeutet, sagt der Nazi-Staat, ihr kriegt 12 Reichsmark und 50, ja, die Antwort ist, bei euch piept es wohl, wir kriegen 29,80 und man einigt sich dann bei 28,20, ja, das ist ein ziemlich gängiges Verhandlungsergebnis gewesen. Und die Schlussfolgerung, die ich jetzt ziehe, ist sozusagen mehr eine Frage für die Diskussion als irgendwie eine Belehrung, wie man die Dinge zu sehen hat. Ich sage, obwohl das so ist und sich das so verhält, wie ich gesagt habe, finde ich, dass eben der Massenmord an der jüdischen Bevölkerung Europas und diese Bereitschaft eben zum Vernichtungsrassismus, vernichtungsbereiter Antisemitismus und Rassismus eben in dieser marxistischen Analyse und antikapitalistischen Einstellung nicht einfach aufgeht. Da würde es man sich zu einfach machen. Ich würde da einen guten Punkt knüpfen. Es ist tatsächlich so, da wir über den Antifaschismus heute sprechen, würde ich das gerne, diese Frage über den Antisemitismus und den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Nationalsozialismus, gerne zurückfinden an die Frage des Antifaschismus selbst. Wenn man den historischen Antifaschismus, der ja bis heute fortwirkt, sich unter die Lupe nimmt, dann bekommt man ziemlich schnell mit, dass er tendenziell auf zwei Säulen basiert. Die erste Säule ist eine Reduktion des Nationalsozialismus auf die Diktatur einer kleinen Kapitalistenklicke. Also hinter dem Faschismus steht das Kapital und so weiter, mal in einer stärker formulierten Variante, mal etwas aufgeweichter. Und die zweite Basis ist lange Zeit gewesen, dass die Massenbasis des Nationalsozialismus komplett ausgeblendet wird. Vor diesem Hintergrund hat der historische Antifaschismus eine zentrale Funktion übernommen für das linke Weltbild. Die zentrale Funktion ist die gewesen, dass er der Statthalter des Glaubens an einen logisch vernünftigen Gang der Geschichte war. Ein Glauben, der durch den Nationalsozialismus im Grunde genommen längst widerlegt worden war. Faschismus, so wurde es damals gesagt, ist zuletzt das letzte Aufbäumen des Kapitalismus oder des Imperialismus und wird danach dann vom Sozialismus abgelöst. Das heißt, der Antifaschismus hat die Funktion übernommen, sich gegenüber genau dieser Infragestellung, genau gegenüber der Infragestellung dieses linken, kommunistischen, materialistischen Weltbildes, für das der Nationalsozialismus steht, abzudichten. Aufgrund der Tatsache, dass der Antifaschismus in diesen klassischen Kategorien, im klassischen Dualismus von Fortschritt und Reaktion, der im Ökonomismus der Arbeiterbewegung gefangen war, hat er im Grunde genommen den Blick auf Auschwitz verstellt, weil er eben auch nur einen Blick bot für die, oder weil er auch nur Platz hatte für die Kategorie des Kampfes, aber eben nicht für die Kategorie der Vernichtung. Und aus diesem Grund passiert das dann halt regelmäßig, wie wir es heute gehört haben, dass man auf der einen Seite betont, ja, hinter dem Faschismus steht natürlich das Kapital, und auf der anderen Seite, ja, das mit Auschwitz war schon etwas anderes, dass man es inzwischen zwar erwähnt, aber nicht versucht zusammenzubringen und überhaupt nicht auf die Idee kommt zu sagen, Auschwitz dementiert im Grunde genommen diese These, dass der Kapital, dass der Faschismus oder der Nationalsozialismus insbesondere kapitalproduktiv war. Weil, was Henning vorhin sagte, kann ich Auschwitz ohne Monowitz erklären? Natürlich kann ich Auschwitz ohne Monowitz erklären. Auschwitz ist die große Ausnahme unter den Vernichtungslagern. Treblinka, Sobibor und so weiter. Da gab es überhaupt keine Ausbeutung durch Arbeit und so weiter. Das einzige Ziel dieser Fabriken war die Vernichtung der Juden. Und diese Vernichtung um der Vernichtung willen, die aus dem Antisemitismus resultiert, ist der Kernbestandteil des Nationalsozialismus. Und stellt natürlich gerade diese rationalistischen Muster, hinter dem Faschismus steht das Kapital und so weiter, in Frage. Weil welchen rationalen Sinn soll die Ermordung von ausnahmslos allen Juden, was geplant war, haben? Hier besteht dann letztendlich, und ich komme zum Ende, ich will nicht zu lang sprechen, dann auch der Unterschied beispielsweise zum Antislawismus. Natürlich gab es einen Antislawismus, aber der Unterschied zwischen dem Rassismus, dem ich jetzt vereinfacht den Antislawismus subsumieren würde, und dem Antisemitismus besteht doch ganz klar darin, dass die Juden im Unterschied zu den Slawen als das zentrale Gegenprinzip des Nationalsozialismus, als das zentrale Gegenprinzip der Deutschen wahrgenommen wurden. Nicht die Slawen oder anders, ich habe noch nie was von dem Begriff der slawischen Weltverschwörung gehört. Ich habe noch nie was davon gehört, dass die Slawen sowohl hinter dem Kapitalismus als auch hinter dem Kommunismus stehen würden. Diese Rolle des Gegenprinzips war den Juden zugedacht. Was nicht relativieren soll, was mit mehr als 10 Millionen Sowjetbürgern passiert ist, was in Polen passiert ist, wo unglaubliches Gemetzel stattgefunden hat, was in Jugoslawien stattgefunden hat. Das soll es nicht relativieren, mir geht es darum, eine Unterscheidungsfähigkeit einzuziehen. So viel vielleicht dazu. Ich wollte kurz antworten, ja. Das ist schon zumindest 2 Minuten. Ja, klar. Also vielleicht gerade als Antwort darauf, ich denke, der zentrale Punkt, man muss diese zwei Dinge zusammendenken. Also man kann, denke ich, dieses Konzept Volk ohne Raum und eben Antisemitismus nicht trennen voneinander. Man kann sowohl das KZ-System nicht reduzieren auf die Vernichtungslager und auch nicht auf die Arbeitslager, sondern man muss den deutschen Faschismus als einen Komplex betrachten. Ein Komplex, der einerseits historische Elemente in sich trägt, und das macht, glaube ich, auch eine spezifische Rolle des Antisemitismus in diesem Bild auf. Und da gebe ich dir recht, also der Jude als Bild ist natürlich dann das absolute Gegenbild, aber es ist auch nicht ganz richtig, dass der Slave da nicht vorkommt, weil es wird ja häufig von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung gesprochen. Ne? Also die Sowjetunion spielt da durchaus eine Rolle, also dieser antibolschewistische Moment, das kommt schon noch mit rein. Und ich denke, der wesentliche Punkt ist eine Einschätzung, wie hatte das Deutsche Reich, der deutsche Faschismus, die Entlösung, die sogenannte Entlösung der Judenfrage überhaupt konzipiert. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass im Prinzip das von vornherein als Vernichtung der gesamten europäischen Juden geplant war, dann muss ich wahrscheinlich dahin kommen, was eben Jan sagt. Aber es spricht einiges dagegen, dass es diesen Plan von vornherein gab, sondern die militärische Niederlage, die schon relativ früh eingesetzt hat, hat das Deutsche Reich in einen Zugzwang gesetzt. Und zum Beispiel der Aufstand im Warschauer Ghetto hat innerhalb der faschistischen Führungselite auch nochmal einen Umdenkungsprozess gebracht. Und in dem Sinne, Konzept Volk ohne Raum, es ging auch darum, ein möglichst leeres Territorium zu haben. Das heißt, die Vernichtung der Menschen, der jüdischen Bevölkerung, aber auch der slawischen Bevölkerung, war zunächst mal durch Verhungern gedacht. Und als man dann territorial nicht weiterkam, weil die Rote Armee sich als widerstandsfähiger erwies, als die Faschisten gerechnet hatten, hatten sie ein ganz großes Problem, dass sie auf der einen Seite aufgrund ihrer faschistischen Ideologie Millionen, also Hunderttausende von jüdischen Menschen auch aus Westen schon in den Osten transportiert hatten und plötzlich eine Situation hatten, dass sie die alle bewachen mussten oder in irgendeiner Form sie verhandeln mussten. Und spätestens Warschau hat ihnen gezeigt, was für ein Potenzial dahinter steckt. Und das ist meine Position dazu, dass es einen Entwicklungsprozess in der Vernichtungspolitik des deutschen Faschismus gab und dass das nicht von vornherein als die absolute Entlösung der Judenfrage gedacht war, im Sinne von, wir schicken die von vornherein, war geplant, wir machen Vernichtungslager auf. Das ist historisch so nicht gewesen. Naja, aber immerhin, so ein paar Sächerchen in die Richtung wurden ja schon gesagt, und auch öffentlich gesagt und auch geschrieben, von Hitler zum Beispiel. Aber gut, ich wollte einen Gedanken noch ergänzen, den ich eben vergessen hatte, als ich zum letzten Mal gesprochen hatte. Und zwar, mir scheint zwischen dem Antisemitismus und dieser in Anführungsstrichen antikapitalistischen Demagogie, der Nazis, besteht ein enger Zusammenhang. Weil das ist sozusagen nicht die kapitalistischen Verhältnisse, werden bekämpft durch die Masse der Leute, die sauer sind, die böse sind, die keine Perspektive mehr haben, sondern es wird eben der Jude bekämpft, sozusagen eine Projektionsfläche für alle, für diesen ganzen angestauten Hass und die ganzen negativen Bilder und auch für das eigene schlechte Gewissen, das ähnlich wie bei anderen Formen des modernen Rassismus, der ja oft sozusagen eine ideologische Nachbereitung von Gräueltaten im Kolonialismus und Imperialismus waren, ideengeschichtlich. Aber ich glaube, dieser Antikapitalismus, der ja dann auch beim Faschismus oder beim Nationalsozialismus an der Macht ausgeräumt wird, der sogar vorher schon ausgeräumt wurde, fast kann man sagen, indem das Kapital ja 1932 beruhigt worden ist, Hitler ihm gesagt hat, nehmt die Sachen nicht so ernst, das müssen wir sagen in unserer Propaganda, aber wir machen das natürlich nicht, keine Sorgen und so weiter und so weiter. Und danach, wenn wir auch die Warenhäuser, ne, diese ausbeutig waren in der Nazi-Propaganda, wurden dann auch nicht abgeschafft und so weiter und so weiter. Aber der Ersatz dafür eben, der zu vernichtende Feind, ne, dieses Imaginären, das war eben der Jude. Und da in dem einen Punkt stimme ich Jan zu, bei dem, was er dargestellt hat. Das ist etwas, was nicht einfach aufgeht in eine rationalistische, historisch-deterministische Erklärung, die ausschließlich mit Klasseninteressen argumentiert. Da stimme ich zu. Ich glaube, ich muss jetzt gar nicht, oder ich ziehe das zurück, weil ich immer einfach schon ganz kurz. Dazu gelangt. Fragen? Da hinten gab es eine Regung. Wolltest du noch was fragen? Es wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen, am Anfang auch von Henning Mechterle, die Frage mit konkreten Bedürfnissen und auch die Herstellung mit dem Reichstag. Deshalb wäre meine Frage, welche Rolle sollten die konkreten Bedürfnisse, die Hoffnung und die Frage der Utopie für eine linke antifaschistische Politik spielen? Was und ja? Hat der noch eine Frage? Also, ja, ja, das reicht dann auch. Ja. Zum einen, welche Relevanz hat für euch die Bonne, die klassische Bonne-Sklaverei heute noch, wenn sie in andere Tatsachen erleben? Was denn? Das wäre der eine Teil. Und das zweite, welche Verpflichtungen im politischen Bewusstsein stattfinden, dass junge Aktivisten, die anfangen, politisch aktiv zu werden, nicht eine Antifa zu nennen, nämlich eine Linke zu bleiben und zu verteidigen. Was war der erste Teil? Was für eine Formel? Sozialismus oder Barbarei? Sozialismus oder Barbarei? Ah, okay, gut, alles klar. Also ich würde ganz auf das Bündnis die erste Frage eingehen, weil sie vielleicht nochmal Sachen aufgreift, die sozusagen im Streit sozusagen jetzt dastehen oder wo ihr mitgekriegt habt, wie unterschiedlich man sein kann, auch außerhalb von Bündnissen. Das Problem des Bündnisses, und ja, jetzt hatten wir ja so kurz mitbekommen, 20er, 30er Jahre war das nicht eine Frage von 5 oder 10, sondern es war eine Frage von Millionen. Und tatsächlich bedeutet natürlich Antifaschismus bedeutet nichts, ob man Recht hat, sondern ob man tatsächlich die Macht hat, den Faschismus zu schlagen bzw. zu verhindern, dass der Faschismus irgendwie an die Macht kommt. Und deswegen fand ich das auch so unerträglich, also in dem, was du dann in diesem Radio-Feature dann in Ruhe dir nachgucken kannst, zu sagen, in den 30er Jahren hätten die Kommunisten und all die, die gegen Faschismus gekämpft haben, die Volksgemeinschaft irgendwie wiederholt, ne, auf gute oder auf schlechte Art und Weise. Du hast es ja kurz erwähnt, am Anfang war die KPD sozusagen, also wurde als linksradikal in ihrer Ausrichtung bezeichnet, weil sie eben nicht das Volk einfach um sich scharen wollte oder alle, die irgendwie gegen die Nazis sind, sondern die Sozialfaschismus-These hatte natürlich sozusagen auch einen richtigen Kern. Die Tatsache, dass die SPD entscheidend dazu beigetragen hat, dass es diesen Kapitalismus so gibt, dass es diesen Imperialismus, der Krieg und so weiter, dass es ihn gibt und dass es durchaus sozusagen eine politisch denkbare Vorstellung war, zu sagen, wenn man den Faschismus bekämpft, im Sinne von eine andere Gesellschaft zu erreichen, die mehr ist als nur Kapitalismus, dann muss man auch die SPD bekämpfen. Das finde ich, war historisch richtig. Das Problem war nur natürlich bezogen auf Bündnisfrage, dass man dann natürlich mit viel weniger Menschen dem Faschismus gegenüberstand. Und als die KPD umgeschwenkt hatte, Ende der 30er Jahre auf Volksfrontbündnis, sozusagen alle, die nur sozusagen gegen das Kapital sind, gegen das Finanzkapital, da war es schon zu spät. Das Problem ist heute natürlich genau dasselbe auf viel niedrigerem Niveau. Willst du Recht haben mit deinem Antifaschismus und demonstrierst mit 50 Leuten und wirst von Bullen eingekesselt und irgendwo abgeliefert? Oder, wie das eben in Dresden der Versuch war, zu sagen, wir müssen versuchen, ein Bündnis zu schaffen, das möglichst 10.000 Leute auf die Beine bringt, damit dieser Antifaschismus nicht mehr symbolisch bleibt, sondern mit dem Ziel, dass er tatsächlich effektiv einen Nazi-Aufmarsch verhindert. Das schließt immer ein, dass du Kompromisse eingehst, dass du Sachen hinten anstellst, dass politische Auseinandersetzungen klein gehalten werden, weil 10.000 Leute heute hier in Deutschland auf die Straße zu bringen für eine Blockade, setzt voraus, dass du viele Sachen, die ansonsten unterschiedlich sind, dass du die an diesem Tag weglässt. Darum wirst du nie rumkommen, wenn du aus dem Wächterturm der reinen Kritik, wenn du da irgendwann mal einen Fuß auf den Boden setzen wirst, wirst auch du, wie jeder andere von uns, genau das machen müssen, abzuwägen, was nehme ich in Kauf, in der Hoffnung und in der Notwendigkeit, dass wir genug sind, um etwas durchzusetzen, was wichtig ist, wichtiger als irgendwie Recht zu haben und das machen zu lassen, was dann tatsächlich passiert, beziehungsweise das geschehen zu lassen, was passiert. Also das nur zu diesem Punkt. Genau, also, okay, es gab ja schon eine Frage, ich bin mal kurz in Erinnerung. Das war die Frage der konkreten Bedürfnisse im antifaschistischen Kampf. Die müssen ja adressiert werden, die Frage der Utopie. Vielleicht könnte man ja auch die Diskussion noch ein bisschen stärker präzisieren. Mir scheint es ja so, dass eine starke Kontroverse darüber besteht, irgendwie über die Frage der Rolle der Ideologie, die für die Linke handelt. Und es scheint also, dass Jan Gerber diesbezüglich die Position vertritt, dass linker Antifaschismus vor allen Dingen in einer rücksichtslosen Kritik ausgehandelt werden sollte, während vielleicht die andere Seite auf den Plan stärker auf eine Massenbasis abzielt für die Veränderung im faschistischen Kampf. Vielleicht könnte man das ein bisschen mehr erklären und ich denke, die Frage nach den konkreten Bedürfnissen, nach der Utopie, die dabei adressiert werden soll, spielt eine wichtige Rolle. Und dann hatten wir die Frage nach der Abwesenheit der Linken, was sie für Antifaschismus bedeutet und warum gehen die jungen Menschen zur Antifa und nicht zur DKP. Also ganz konkret nochmal zur Frage von Bündnissen und Utopie. Der erste Punkt ist, die Bündnisse sind, hat Wolf richtig gesagt, praktische Notwendigkeit. Aber man immer wenn es solche Bündnisse gibt, wird natürlich auch politisch diskutiert. Und da geht es, sollte es von linker Seite auch immer um die Frage gehen, dass es eben nicht so bleiben muss, wie es ist. Und das heißt, man kommt mit Leuten ins Gespräch, ins politische Gespräch und das bleibt auch meistens nicht dabei stehen. Und das heißt, antifaschistische Politik ist auch immer eine Möglichkeit, Leute zu erreichen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Und die hören einem in dieser Situation plötzlich zu, obwohl sie einem normalerweise eben nicht zuhören würden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der zweite Faktor ist, dass Antifa, um das mal diesen Begriff zu nehmen, immer auch ein treibendes Element ist. Also ich glaube, da würde ich Jan auch widersprechen. Es ist nicht auch einfach symbolische Politik, sondern viele bürgerliche Bürgermeister, wie auch immer, grüne Stadträte, wie auch immer, würden überhaupt nichts tun, wenn es keine Antifa gäbe, die sie treiben würde. Ja, also in Gießen hatten wir ganz konkrete Erfahrungen dazu gemacht. Da hätte es keine Aktion gegen einen NPD-Aufmarsch gegeben, hätte es kein starkes, wirklich Antifa-Bündnis gegeben, was die bürgerlichen Kräfte dann getrieben hätte. Das ist der nächste Punkt und die Frage, warum sich Jugendliche zunächst mal in der Antifa organisieren, ist sehr, sehr logisch, denke ich. Also auf der einen Seite die Frage von parteiförmiger Organisation oder in einer Organisation, die, sagen wir, ideologisch ausgerichtet ist, setzt ja schon voraus, dass ich selber erstens Interesse an ideologischer Auseinandersetzung habe oder vielleicht selber schon eine bestimmte ideologische Präferenz habe. Und das Problem, was wir als Linke ja haben, als Ausfluss der Niederlage von 1989, ist ja, dass linke ideologische Momente faktisch bei Jugendlichen kaum mehr eine Rolle spielen, weil die theoretischen Fragen kaum mehr eine Rolle spielen. Also wir brauchen gar nicht groß von theoretischen Auseinandersetzungen zu reden. Die Theorie an sich spielt häufig überhaupt keine Rolle mehr. Und da ist natürlich der Antifaschismus, eine Antifa-Gruppe, ein viel leichteres Andockfeld, als zu sagen, ich gehe in eine kommunistische Partei oder ich gehe irgendwo anders rein. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, jede Antifa-Gruppe ist im Sinne einer politischen Praxis eine Möglichkeit, politisches Bewusstsein bei jungen Leuten zu entwickeln. Weil politisches Bewusstsein entwickelt sich meistens nicht aus Büchern, sondern es entwickelt sich aus konkreter Praxis. Ja, ich wollte nur mal anknüpfen an dem eingeworfenen Zitat über Sozialismus oder Barbarei. Wenn ich mich nicht täusche, ein sehr hübsches Zitat von Rosa Luxemburg. Sagt Engels auch schon? muss ich übrigens mal googeln. Der Olle. Ich kann es von Rosa Luxemburg. Und das Zitat ist ja insofern gut, als es zeigt, es gab nicht bei allen Marxistinnen und Marxisten so einen Geschichtsfatalismus. Nicht? Die Geschichte spielt für uns und wir gewinnen auf jeden Fall, der Sozialismus kommt, es gibt so eine Gesetzmäßigkeit. Nein, sondern sagt, so oder so. Und obwohl ich zugebe, man denkt manchmal, es gibt zwei Möglichkeiten, so oder so, vielleicht gibt es aber auch drei oder vier verschiedene Möglichkeiten, aber immerhin, ich glaube auch heute, dass wenn es nicht gelingt, in relativ absehbarer Zeit der nächsten Jahrzehnte, die Kapitalherrschaft zu brechen, eine sozialistische Demokratie aufzubauen, eine demokratisch geplante Wirtschaft nach den Kriterien der Bedürfnisse, der ökologischen Verantwortlichkeit aufzubauen, dann sehe ich ziemlich schwarz für die Zukunft der kommenden Generation. Ich sage manchmal scherzhaft, heute lernst du ja schon im Kindergarten im Grunde genommen, dass im Grunde fast schon alles verloren ist. Und wir selber vertiefen uns nur ungern in die einzelnen Aspekte. Sobald du dich in den einzelnen Aspekt der Zerstörung der Erde, zumindest für eine Art von Lebewesen wie uns, wohnlich zu bleiben, beschäftigst, dann graust dich ja und du hast keine Lust mehr, das zu vertiefen. So schlimm steht das schon. Und zu der Debatte hier, glaube ich, gibt es auch eine Verbindung. Wichtig scheint mir, wenn Genossen hier auf dem Podium die Frage der Mobilisierung betonen, dass die Hoffnung ist doch, dass eine Selbsttätigkeit von vielen Menschen, die ansteigt, also selbstorganisierte Tätigkeit, selber aktiv werden in einer solidarischen Art und Weise, natürlich auch Räume schafft für eine politische Debatte, wo die Menschen voneinander lernen können, wo sie eine relative Unabhängigkeit erringen können, auch von den Medien und was ihnen von den großen Medien eingetrichtert werden soll und wo es dann möglich ist, über Perspektiven, auch über gesellschaftspolitische Perspektiven, über eine wünschbare Zukunft und was sich ändern könnte, was für eine Art von Gesellschaft man aufbauen könnte, sprechen kann, eben politische Bewusstseinsprozesse stattfindet, wohingegen in einem Zustand weitgehender Passivität eben sozusagen nur noch der bürgerliche Ideologieproduzent spricht oder vielleicht dann ein ganz leises Gegenstimmchen eines kritisch geschulten Geistes in sehr viel geringerer Auflage allenfalls noch. Und das genügt eben nicht. Ich würde gern anschließen wollen, dann auch mit einer anderen Akzentsetzung. Die Frage war ja, welche Rolle spielt oder welche Rolle hat die Formel Sozialismus oder Barbarei heute noch? Ich fürchte, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil es wird sehr schnell vergessen, dass die Barbarei bereits stattgefunden hat. Die Barbarei hat stattgefunden und wirkt noch nach. Und aufgrund der Tatsache, dass diese Barbarei bereits stattgefunden hat, aufgrund der Tatsache, des Nationalsozialismus und aufgrund der Tatsache von Auschwitz stellt sich die Formel oder die Frage des Sozialismus nochmal ganz anders. Wenn man nämlich darauf schaut, was haben die linken Bewegungen, was haben die Sozialisten, Sozialdemokraten und die Kommunisten getan und was haben die denn dazu beigetragen, dass das passiert. Ich gehe da nochmal auf das Zitat ein, das euch so am Herzen liegt. Das Zitat mit der Volksgemeinschaft und dem antifaschistischen Widerstandskampf, wo ich habe es nicht mehr im Kopf. Ach, klar, ich versuche genau zu zitieren, ja, genau. Deswegen habe ich so schön brav ganz lange hingehört. Moment, die zivilgesellschaftlichen Großveranstaltungen sind Voraussetzung für das offizielle Trauer. Entschuldigung, genau. Also, Moment, wo waren wir? Die Zivil, dieses Ding. Irgendwie mag das nicht, das Hören. Oder weitergeben. Die zivilgesellschaftlichen Großveranstaltungen, also wie Antifa und Blockade, das habe ich jetzt reingeschrieben, ne, damit ich weiß, was du meintest, sind Voraussetzung für das offizielle Trauern über die Opfer und Leiden der Menschen. Und jetzt Pünktchen, Pünktchen, hast du was anderes gesagt und konstituieren die Volksgemeinschaft gegen die Volksgemeinschaft der Nazis. Und dann nochmal Pünktchen, Pünktchen, hast du irgendwie gesagt, die Volksfront in den 30er Jahren ist ebenfalls eine, also sowas, ebenfalls eine Form der Volksgemeinschaft. Ja. Die Volksfront in den 30er Jahren ist ebenfalls eine Form der Volksgemeinschaft. Genau. Und mit diesen Worten, vielen Dank, mit diesen Worten geht es mir zentral darum, zu zeigen, welchen Anteil die Arbeiterbewegung, welchen Teil KPD, SPD und so weiter daran hatten, dass Gruppierungen wie Nationalsozialisten überhaupt Erfolg haben. Und ich habe das vorhin in meinem Vortrag kurz angeführt. Wo haben denn die Arbeiter, die ja tatsächlich nach 1930 reihenweise zu NSDAP oder zu den Nazis auch übergelaufen sind? Es gibt von Ernst Thälmann beispielsweise aus dem Gefängnis diesen schönen Satz an seine Gefängniswärter und an seine Besucher: und grüßt mir meine SA, weil er genau wusste, wer zum Teil in der SA war. Er war ein ehemaliger Rotfrontkämpfer und so weiter und so fort. Also wo haben diese Leute denn marschieren gelernt? Wo haben die denn die Liebe zu Ordnung, Sauberkeit, Fleiß etc. pp. Kennengelernt? Wo haben sie denn gelernt, sich unterzuordnen, aus in der Fabrik? Nämlich in den Organisationen der organisierten Arbeiterbewegung. Dort haben sie das gelernt. Dort haben sie genauso die Liebe zu Volk und Vaterland beigebracht bekommen. Der Begriff der Volksgemeinschaft ist ja nun nicht wirklich ein rechter Begriff, sondern Kurt Schumacher und andere Sozialdemokraten werfen beispielsweise den Nazis noch 1933 vor, dass sie nicht wirklich dafür eintreten würden, die Nazis nicht wirklich dafür eintreten würden, dass eine wirkliche Volksgemeinschaft geschaffen wird. Das Zusammengehen von allen nationalen Kräften, von links bis ganz rechts gegen die Nazis, das ist ein Zusammenschluss von allen Volkskräften. Und du kennst doch sicherlich die Programmerklärung zum nationalen Befreiungsfall des deutschen Volkes, also zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Die Reihenfolge ist richtig und die Reihenfolge spielt eine ganz große Rolle. Es gab etliche Zusammenarbeiten zwischen Nazis und Kommunisten. Erinnert sich an den Berliner Verkehrsarbeiterstreik, wo beispielsweise Plakate auftauchen, wo der Rote Stern und das Hakenkreuz zusammen auftauchen. Und in dieser Form haben die Kommunisten, haben auch die Sozialdemokraten, hat auch ein Teil der Linkssozialisten, die ich da allerdings in vielerlei Hinsicht ausnehmen würde, weil die zum Teil etwas schlauer waren als gerne, haben die dazu beigetragen. Das heißt nicht, dass das Nazis sind, aber es heißt, dass sie letztendlich einen großen Anteil daran haben, dass Grundlagen dafür geschaffen werden konnten, dass der Nationalsozialismus entsteht und auch in der Zeit nach 45 in einer gewissen Weise weiterleben. Ist für dich dann heute die emanzipatorische Überwindung des Kapitalismus möglich? Ich habe das nicht verstanden. Nochmal. Ist die Überwindung des Kapitalismus aus deiner Perspektive möglich? Also ich hoffe natürlich, dass das passiert in einer vernünftigen Art und Weise. Also das kann ja in noch größerer Art und Weise sein. Ich hoffe natürlich nach wie vor, dass das noch möglich ist. Derzeit sieht allerdings nicht viel danach aus. Und ich glaube, mit der Organisation von großen Bündnissen gegen vollkommen marginalisierte Nazis wird man da keinen Schritt weiterkommen. Henning. Vielleicht ganz kurz was konkret dazu. Ich glaube, es ist immer kompliziert, retrospektiv eine historische Situation zu analysieren und so zu tun, als ob die Menschen, die vor 1933 Politik gemacht haben, wissen konnten, was nach 1933 passiert. Ich glaube, es ist immer sehr schwierig, bei historischen Prozessen, bei der Analyse historischer Prozesse, sich auf die Position des autorialen Erzählers zurückzuziehen, zu sagen, ich weiß eh alles besser. Weil da lohnt es sich vielleicht wirklich mal mit Zeitzeugen zu reden. Gut, die meisten sind tot, aber die Möglichkeit hatten, mit Zeitzeugen zu reden und auch mal sich vor klar zu machen, dass die kommunistische Bewegung eine Gegenbewegung zur Sozialdemokratie war. Unter anderem, weil es um den Nationalismus geht, aber dass es eben für die gesamte Arbeiterbewegung in allen europäischen Ländern immer diese zwei Flügel gab. In Deutschland war es der, wenn man es ganz holzschnittartig machen will, war es der Lasalle-Flügel und der Bebel-Flügel. Und Lasalle war ein Exponent der Position, eigentlich ist Imperialismus ganz okay, wir wollen nur mitmachen, wenn man es sehr verkürzt sagen wollte. Natürlich gibt es in der Arbeiterbewegung diese Tradition, aber da möchte ich wirklich darauf hinweisen, dass die kommunistische Bewegung genau als Gegenentwurf dazu gedacht war. Und der nächste Punkt ist, dass wir es hier mit sozialen Bewegungen zu tun haben, mit realen Menschen. Reale Menschen, die Kinder haben und die Angst haben. Und die 1929, 1930 nicht wussten, was 1933 kommt, es nicht wissen konnten, sondern ihre Erfahrungswelt waren die Verbote der 20er Jahre. Die Verbote des Rotfrontkämpferbundes, das Verbot der KPD. Und der nächste Punkt, der ist mindestens genauso wichtig, das Problem hatte ich vorhin angerissen. Die Arbeiterbewegung, konkret die KPD, wurde zwar stärker, aber sie hatte ein strategisches Problem, sie kam aus ihrem Milieu nur sehr schwer raus. Da gab es etliche Versuche von Seiten der KPD, erstens der erstarkenden NSDAP Leute abzujagen. Und da müsste man nochmal genauer über den Ablauf des Berliner Verkehrsarbeiterstreiks reden, aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist zum Beispiel das Bauernnotprogramm oder solche Geschichten. Sind der verzweifelte Versuch, vielleicht der verzweifelte Versuch, aus diesem Ghetto rauszukommen, dass man eben nur bestimmte Menschen erreicht und man genau sieht, dass man große Teile im Deutschen Reich eben nicht erreicht. Dass es viele blinde, weiße Flecken auf der Landkarte gibt, wo man als KPD überhaupt keine Chance hat. Und das ist mir ganz wichtig, dass man, wenn man schon Geschichte analysiert, muss man so fair sein und die Entscheidungen der Akteure aus dem damaligen Erkenntnishorizont analysieren und nicht so tun, als ob die das wissen konnten, was wir heute wissen. Ja, ganz kurz, damit ich nicht das alles irgendwie überfordert in der Saal, weil es ganz leer ist. Ich glaube, natürlich, die Linken sind gut beraten, ne, diese Kritik ernst zu nehmen und zu vergleichen mit dem, was wirklich stattgefunden hat. Es gibt Sachen mit der Form zum Beispiel, ja, mit der Form, wo wo man sich vorstellt, man hat so einen Saal und die Leute schreien irgendwie eine Parole und dann in dem einen heißt Rot Front, nachdem der Führungsgenosse geredet hat und in dem anderen heißt Heil, nachdem der Führungsführer geredet hat und das ist dann so ähnlich und so weiter. Ja, diese Art, ich glaube schon, dass eine wirklich revolutionäre Bewegung, eine Bewegung universaler Emanzipation anders aussieht, sich in den Formen auch unterscheidet von faschistischen oder ähnlichen Aufmärschen. Das ist also eine Kritik, die ich durchaus angebracht finde. Eine andere Kritik, die ja was mit Inhalten zu tun hat, ist dieser Versuch, den Nationalismus aufzubauen. Das fängt ja an mit der Schlageter-Affäre. Ach, mir führt jetzt alles zu weit. Und eben den Versuch, die Empörung gegen die Bedingungen des Vertrags von Versailles aufzugreifen. Ich bin der Meinung, dass das alles richtige Kritikpunkte sind und glaube aber doch, dann will ich nochmal zu diesem Kern, wenn man das kontrastiert, also ein Versuch, Stimmungen abzugreifen, sozusagen ins Linke zu wenden, kontrastiert gleichzeitig mit der Weigerung, zu versuchen, eine Politik zu entwickeln, auch eine Sprache gegenüber der Sozialdemokratischen Partei und dem ADGB, eine Sprache zu entwickeln, die geeignet ist zum gemeinsamen Handeln gegen diesen furchtbaren Feind zu kommen. Und als allerletzte Bemerkung möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie Jan das sieht, aber es gibt sicher auch der Sieg des Nationalsozialismus war auch nicht fatal, auch nicht ganz am Schluss. Es gab zum Beispiel dieser wahlpolitische Aufschwung, war ja gerade vorbei. Der wahlpolitische Einfluss der NSDAP ging ziemlich spektakulär schon wieder zurück und es bedurfte dann des Zusammenwirkens verschiedener Faktoren, also die Verweigerung der 21 bis zuletzt, aber auch Hitlers Kühnheit, mit der er die Gelegenheit ergriffen hat, jetzt oder nie wirklich die Macht in die Hand zu nehmen und die Bereitschaft natürlich der Eliten, sowohl des großen Kapitals wie auch der Reichswehr, vor allem der Führung der Reichswehr, dieses Spiel mitzumachen, das müsste natürlich hinzukommen, damit er gewinnt. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die letzte Fragerunde und soweit es noch Fragen gibt. Sind wir entlassen? Ja. Und Vertiefung geben. Okay. Nichts verstanden. Das war eine Vision von Gesellschaft. Ach so. Andere Gesellschaft. Also wenn sozusagen der Volksgemeinschaftsideologie sozusagen wie so eine utopische Hoffnung stellt, also weil Volksgemeinschaft ist ja etwas, was realisiert werden will, dann ist ja die Frage von der antifaschistischen Linkspolitik, die dieses utopische Potenzial durch den Antikapitalismus halt nur links adressiert werden kann. Also die Frage halt, wie eigentlich eine gelingende sozialistische Utopie eigentlich aussehen könnte und wie man sie auch politisch artikuliert. Und das war sozusagen meine Frage, was spielt eigentlich diese Frage der Utopie eigentlich auch für eine antifaschistische Politik eine Rolle? Weil ich habe so das Gefühl, dass es immer sehr oft ausgebildet wird. Nein, vielleicht würde ich ja noch sagen, gebe ich euch ein kleines bisschen mehr Zeit und gleichzeitig, dass ihr dann auch irgendwie sowas wie ein Schlusswort findet für eure Anmerkung. Nein, es ist ein bisschen hoffnungsfroher, also jetzt über dieses Thema zu sprechen, weil ich tatsächlich glaube. Du kriegst das, dann gibst du dir dann, ja? Weil ich tatsächlich glaube, dass das weit über Antifa hinaus eine ganz tragische Rolle ist und sich völlig unterscheidet von den 60er, 70er Jahren, in denen wir zum Teil groß geworden sind, wo ich immer versuche zu beschreiben, da war der Himmel der Utopie sozusagen nicht verbrannt. Also er war einfach unverbraucht. Also jeder und jede, die eine Utopie an den Himmel warf, Anarchismus, Kommunismus, Sozialismus, konnte ja nie mit Verbrechen im Großen und Ganzen konfrontiert werden oder mit Enttäuschung von Befreiungsbewegungen, mit Enttäuschung von verschiedenen Formen von Sozialismen. Und ich glaube, dass, und da ist sozusagen die Antifa nur ein kleiner Teil davon, dass es ganz wesentlich in den nächsten Jahren, und der Genosse hat es angesprochen mit Griechenland, wo ich finde, wo es am deutlichsten wird, der Widerstand ist groß, die Volksgemeinschaft ist gigantisch gegen das Regime. Sie sind antikapitalistisch, sie sind kommunistisch und so weiter. Es sind Millionen, es gibt militante Kämpfe, sie sind relativ gut organisiert. Es gibt keine gemeinsame Utopie. Die Kommunisten sind so orthodox wie fast nirgendwo. Also ich kenne gute Freunde, die mir versuchen zu erklären, was will die Kommunistische Partei in Griechenland, und sie sind verzweifelt, ja, weil das so in Anführungszeichen sozusagen den Ton, den Duktus der 20er, 30er Jahre hat. Keine Reflexion über das Scheitern des Ostblocks, keine Reflexion über das Scheitern der Sowjetunion. Und auf anarchistischer Seite, ne, also der ich mich jetzt natürlich jetzt eher näher fühle, ist es nicht anders. Blinde Reproduktion von anarchistischen Theorien, auch wieder aus den 20er, 30er Jahren, ein bisschen spanischer Bürgerkrieg, ne, wo es noch gut aussah. Aber was das für heute bedeutet, eine anarchistische Gesellschaft in Griechenland, nachdem der Kapitalismus zurzeit eigentlich schon am Fliehen ist, ne? Also in Griechenland existiert die einmalige Chance in Europa, dass der Kapitalismus sozusagen auf der Kippe steht, flieht er oder flieht er nicht, die politische Klasse existiert nicht mehr, sie ist eigentlich also nur noch für die Troika sozusagen Strohpuppen, also alles, was eigentlich für einen revolutionären Umsturz, für eine andere Gesellschaft sprechen würde, scheitert meiner Meinung nach ganz wesentlich daran, dass es kein Mühen gibt, um diese Utopie, um die Fehler, über die Fehler zu reden, also was wir auch toll finden, was du immer wieder erwähnst, also zu sagen, wir müssen da hingucken, was ich auch mitkriege, dass das jetzt aus dem DKP-Spektrum passiert, endlich aufzuhören, die DDR und gegen die Reaktion zu verteidigen, sondern progressiv, revolutionär, was haben wir selbst falsch gemacht, warum sind wir auch von innen her gescheitert, ja, und nicht nur, weil der Imperialismus uns besiegt hat. Und ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Ländern Europas so, dass es eine unheimliche Starre gibt, eine unheimliche Angst über diese Utopie, das heißt auch über unser Scheitern zu reden, ja. Und da gäbe es viel, und ich finde es überhaupt nicht schlimm, das auf den Tisch zu bringen, weil das ist die Voraussetzung für eine Utopie. Und ich glaube, das ist die Bedingung dafür, dass wirklich sich so etwas ändert, was im Moment in mehr oder weniger ein Stillstand ist. Ne? Ich sehe das natürlich als ein bisschen skeptischer als Wolf, der sich anscheinend kaum, dass es irgendwo kracht und brennt, freut, dass da endlich was los ist. Also ich habe nicht mal den Eindruck, dass stünde da das Kapitalverhältnis auf der Kippe. Ich habe eher den Eindruck, dass sich dort ein großes Hauen und Stechen aller gegen alle gerade vollzieht. Ein großer Bandenkrieg oder sowas Ähnliches, wo es weniger darum geht, eine bessere Gesellschaft zu errichten, als nur darum, mit den eigenen Füßen oder den eigenen Hintern an den Land zu kommen. Was äußerst ertragen muss, aber ich bin da nicht besonders guter Hoffnung. Also, ich muss allerdings sagen, ich kenne mich mit diesen Situationen dort unten auch nicht hervorragend aus, aber genauso nicht hervorragend wie Wolf. Die Volksgemeinschaft, dass in der Volksgemeinschaft eine utopische Hoffnung besteht, das sehe ich nicht. Die Volksgemeinschaft ist keine utopische Hoffnung, sondern die Volksgemeinschaft ist die Zerstörung jeder utopischen Hoffnung, ist das Austreiben von jeder Hoffnung, das Austreiben von jeder Fantasie. Das Zentrum der Volksgemeinschaft ist eigentlich, und das macht den Kern dieser sogenannten Weltanschauung aus, irgendwie doch noch auf seine Kosten zu kommen, in dem Sinne, dass man die eigenen Vernichtungszerstörungsbedürfnisse und so weiter auslegen kann, dass es zumindest niemandem anders in irgendeiner Art und Weise besser geht. Ob man vor diesem Hintergrund tatsächlich Utopien den Leuten bieten sollte, wage ich zu bezweifeln, aber ich habe auch den Eindruck gehabt, Wolf hatte das jetzt nicht so gemeint, wie wir müssen jetzt genau erklären, wie das Ganze funktionieren soll in der Zukunft, sondern eher als eine Auseinandersetzung mit gescheiterten Versuchen. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Dagegen aussprechen würde ich mich, das ist allerdings nicht gesagt worden, eine konkrete Utopie irgendwie an die Wand zu malen und zu sagen, so soll es aussehen, so soll es aussehen, so soll es aussehen. Die Menschen werden sich hoffentlich, wenn das irgendwann auf der Tagesordnung stehen sollte, tatsächlich selbst in die Aufgabe stellen. Alles andere wäre ein autoritärer Vorwurf auf das, was wahrscheinlich nicht, aber wohl doch hoffentlich irgendwann kommt. Ja, also, der Henning. Achso, Entschuldigung. Das ist auch wieder, ich will ja nicht das Wort. Mach den ruhig, wenn du es nicht machst. Mach du. Ich bin auch der Meinung, dass es eine ganz, ganz tiefgehende Glaubwürdigkeitskrise der sozialistischen Idee gibt. Nicht? Und die ganzen politischen Strömungen, die in der Zeit der Sowjetunion und der DDR etwa auch hier in Deutschland starke Kritik hatten am politischen System der DDR, an der in der Verfassung festgeschriebenen Rolle der Parteien und an vielen, vielen, vielen, an einer Diktatur des Proletariats, wo der Proletarier politisch eigentlich nichts zu kamellen hat und so weiter und so weiter, haben sehr schnell gemerkt, 1989, 90, 91, dass eben der Zusammenbruch der DDR und der Zusammenbruch der Sowjetunion kein Erfolg für ihre Position war, sondern eine schwere Niederlage für uns alle. Und natürlich gilt da der Appell, und ich finde das auch fruchtbar und richtig, dass wir uns gemeinsam auseinandersetzen wollen. Der nächste Anlauf, der Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist sowieso der mich am meisten interessiert, denn das 20. Jahrhundert ist vorbei und das 22. erlebe ich unter Garantie nicht mehr. Daran sollten die Linken, die in dieser Tradition stehen, der sozialistischen Idee, sich bemühen, gemeinsam zu arbeiten. Aber ich möchte doch noch eine kleine Spitze machen in Richtung der Praxis. Es gibt, wie gesagt, eine Reihe von antideutschen Positionen, vor allem auch der frühen Zeit, die ich richtig finde, die man teilweise bei Marx auch schon wiederfindet, der gesagt hat, die Deutschen können sich nicht als Nation emanzipieren, sondern nur als Menschen beispielsweise. Es gibt eine Reihe solcher Zitate wegen der negativen Erfahrung mit den sogenannten Befreiungskriegen, ja, und dem ganzen antifranzösischen Charakter des elenden deutschen Patriotismus, wie Marx sagt. Also so ganz unmarxistisch ist das alles gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel selber von mir sagen würde, was ich ja nicht sage, dass ich Antideutscher bin, dann würde ich nochmal weiterdenken, ob es mir denn dann reicht, immer nur mit Deutschen zu diskutieren oder ob es dann nicht konsequenter wäre, zu versuchen, vielleicht mehr mit Portugiesen, Spanierinnen, Spaniern, Italienern, Griechinnen, Griechen zusammen, um nur in Europa zu bleiben, zu diskutieren und auch gemeinsam zu handeln. Denn ich glaube zum Beispiel nicht, damit will ich schließen, dass die Beschäftigten und Erwerbslosen und lernende Jugend in Griechenland das Problem wirklich lösen kann aus eigener Schuld. Ich glaube das nicht, gegen die Troika ankommen kann. Allenfalls klappt das, wenn die Beschäftigten, Erwerbslosen, die lernende Jugend in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern wirklich zusammengehen. Und ihr erinnert euch an den 14. November, das war ein sehr ernsthafter Versuch in diese Richtung. Und guck mal, wie kläglich, wie wenig Leute eigentlich die Ehre sozusagen der deutschen Linken, der deutschen Arbeiterbewegung gerettet haben. Die konntest du an den Fingern einer Schreinerhand abzählen. Und der DGB zum Beispiel hat sich darauf zurückgezogen, naja gut, Pech gehabt, bei uns ist halt politischer Streik oder politisch motivierter Streik verboten. Ne? Okay. Ja, also nochmal zu dem Aspekt der Utopie. Ich denke, es wird nicht anders gehen, dass man wirklich den Bestand, den wir an Erfahrungen haben, aufarbeitet. Und zu diesem Bestand gehört die Sowjetunion, da gehört aber auch gehören die sozialistischen Staaten, da gehört die DDR dazu. Und vielleicht ist die DDR als Gegenstand ganz praktisch, weil es eines der entwickelsten Länder in diesem Komplex war. Und wenn es um die Frage von einem neuen Anlauf geht, also wirklich von einer neuen sozialistischen Perspektive in irgendeiner Form, ich denke, dann gibt es ein paar Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass natürlich konkretes Leben organisiert werden muss. Also eine Utopie, die den Leuten irgendwie nicht sagt, wovon sie leben können, taugt, glaube ich, nichts. Und insofern ist es ganz praktisch, und sich so ein Land wie die DDR anzugucken, und zwar wirklich mal zu schauen, wie war denn dieses Land in seiner inneren Verfasstheit, jenseits dessen, was man über dieses Land Schlechtes sagen kann, was man über dieses Land quasi als Hort des Stalinismus sagen kann. Wie war denn dieses Land ganz praktisch organisiert? Wie war denn die Ökonomie organisiert? Wie sind denn die Pläne abgestimmt oder eben nicht abgestimmt worden? Weil das ist auch eine Erfahrung. Ja, eine Erfahrung meinetwegen des Scheiterns oder vielleicht von Problemen, die auch theoretisch gelöst werden müssen, damit man eine Planwirtschaft überhaupt ins Werk setzen kann. Das wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und der nächste Schritt ist, ich denke, wenn wir einen neuen sozialistischen Anlauf oder eine emanzipierte Gesellschaft neu ins Auge fassen wollen, dann muss es eine entsprechende politische Praxis geben. Wir werden diese Dinge nicht am grünen Tisch entwickeln, sondern es muss eine Bewegung geben, die wir nicht vom grünen Tisch initiieren können. Aber ich denke, es gibt ein paar Rahmenbedingungen dafür. Das, was die Arbeiterbewegung in ihren besseren Teilen immer ausgezeichnet hat, der Internationalismus, die wechselseitige Solidarität, zum Beispiel der Versuch in Griechenland wirklich konkret Kontakte zu machen und zu sagen, okay, wir versuchen miteinander ins Gespräch zu kommen, wir versuchen auch konkrete Hilfsleistungen zu machen, von meinetwegen Medikamenten angefangen, aber eben konkret zu sagen, euer Schicksal ist nicht nur euer Schicksal, sondern das ist auch unser Schicksal. Und das war immer die Grundlage für Internationalismus. Und ich denke, wir müssen die Welt zusammendenken und wir müssen auch Europa zusammendenken. Und damit will ich schließen. Ich habe es ganz am Anfang, denke ich, gesagt, unser Problem in Deutschland ist, und deswegen gibt es diese Diskussion in dieser Form auch nur in Deutschland, dass eine so starke Linke im Verhältnis so kläglich gescheitert ist, in einer Situation, wo sie sich hätte beweisen müssen. Und mit dieser historischen Hypothek müssen wir einfach leben und umgehen. Danke für das schöne Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Jetzt gleich, wenn wir hier aus dem Raum raus sind, als abgesperrt haben, wollen wir nochmal zu Kneipe Aita gehen. Das vielleicht, wer möchte, wollen wir weiterführen. Dankeschön. Ich muss an.